Endlich gibt's mal einen Film für die weiblichen Nerds, der auch sagt, ey Leute, ihr müsst euch nicht dafür schämen, dass ihr nostalgische Nerds für Barbie seid. Ihr müsst euch nicht für eure Barbie-Sammlung schämen. Ihr müsst euch nicht dafür schämen, dass ihr wisst, wer Alan und Ken und Skipper und wer die schwangere Barbie ist. Das ist geil, das ist Nostalgie, genauso wie Masters of the Universe und Teenage Mutant Ninja Turtles. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life it's in plastic. Plastic. It's fantastic. Jetzt hast du den Text vorbereitet oder was? Hey, hey Barbie. Deine Antwort ist, hey Ken. Hey Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Sure, Ken. Jump in. Und los geht's. Oh, I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life du musst singen. Plastic. Du bist Barbie. Achso. It's fantastic. You can brush my hair and trust me everywhere. Und damit keine weiteren Zuschauer wegfallen. Come on, Barbie, lieber. Let's go party. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Barbenheimer-Episode. Und wie ihr an unserer Stimmung im Intro wahrscheinlich jetzt schon gemerkt habt, wird es ein bisschen weniger schwermütig als beim Gespräch über die Atombombe. Es wird Party, Party, Party. Also aber, bei der Atombombe meine ich. Aber ich glaube, genauso wie wir uns über die Dialektik und Ambivalenz der Atombombe unterhalten haben, müssen wir auch über die Dialektik und Ambivalenz von Barbie reden. Also von Barbie, nicht nur von Barbie dem Film, sondern vor allem auch von Barbie ganz allgemein. Denn ich habe mich sehr intensiv mit Barbie auseinandergesetzt, wie ich mich noch nie zuvor mit Barbie auseinandergesetzt habe. Und gut, das betrifft fast alle Themen, die wir im Podcast auf eine erstaunliche und echt spannende Geschichte gestoßen, die wirklich toll und erzählenswert ist. Ja, erzählen wir auch von Lilly auf der Bild. Natürlich, ohne Lilly gäbe es keine Barbie und ohne Barbie gäbe es kein Masters of the Universe. Wir verdanken Barbie und wir verdanken Lilly quasi alles, was es an modernen Actionfiguren gibt. Hold on for the ride, schnallt euch an. Aber erstmal wird uns Plor erzählen, was wir für einen Film behandeln und worum es geht. Wir reden natürlich über Barbie aus dem Jahr 2023, beziehungsweise über die Stereotypical Barbie, ja, so wird sie wirklich genannt, gespielt von Margot Robbie. Die lebt mit ihren Freundinnen in Barbieland, einem wunderschönen Plastikort, fernab jeglicher weltlicher Probleme. Zusammen mit den anderen Barbies genießt sie dort ein sorgenfreies Leben. Und dann gibt es natürlich noch die diversen Kens, allen voran Beach Ken, ja, so wird er wirklich genannt, gespielt von Ryan Gosling. Die Kens, die in diesem Matriarchat vor allem dafür verantwortlich sind, gut auszusehen und Barbie zur Seite zu stehen. Aber etwas ist komisch in letzter Zeit. Barbies Milch wird sauer, ihr Toast ist verbrannt, sie ist geplagt von Gedanken über den Tod und am schlimmsten, ihre Füße neigen sich zum Boden. Plattfüße. Ganz klar, daran muss ihre Besitzerin in der realen Welt schuld sein. Und so macht sie sich mit dem ungebetenen Fahrgast Ken zusammen auf den Weg in die echte Welt. Naja, fast. Es geht nach Kalifornien. Ja, genau. Dort versucht sie ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Sie wird allerdings dabei nicht nur von den oberen Chefs ihres Herstellers Mattel gejagt, Ken lernt auch so etwas wie das Patriarchat kennen und bringt dessen Ideen erfolgreich nach Barbieland. Und plötzlich muss Barbie gleich mehrere Krisen bewältigen. Ihre eigenen Selbstzweifel überwinden, Barbieland aus der Hand des Machoismus befreien und den Konflikt mit ihrer Besitzerin klären. Barbie aus dem Jahr 2023. Marketingvehikel für Mattels berühmte, viel kritisierte Puppe. Ein Musical mit bemüht feministischem Subtext, ausgerechnet von einer der besten Indie-Regisseurinnen und Autorinnen Amerikas und dann auch noch eine Verbeugung vor dem Spielzeug, das viele Kinder, vor allem Mädchen, glücklich gemacht hat. Eine merkwürdige Mischung. Aber bleiben wir kurz bei dem letzten Punkt stehen. Der Nostalgie, dem Spielzeug und einer gar nicht so unwichtigen Frage dabei. Johannes, hast du in deiner Kindheit mit Barbie gespielt? Hattest du Kontakt zu der Puppe? Und wie viel Nostalgie verbindest du mit ihr? Wir sind nicht per Du. Sagen wir so, ich habe mit Puppen gespielt, aber ich habe mit diesen anderen Puppen, die vorher eben so wahnsinnig viel verbreitet waren, nämlich Babypuppen gespielt. Und ich mochte Puppen total als Kind, aber mit Barbie, ich glaube, mit Barbie konnte einfach meine Familie nichts anfangen und deswegen ich halt auch nicht, ne? Und dann hat sich das so ergeben, dass ich zwar Puppen mochte, aber Barbie nur so aus der Ferne zugewunken habe. Du hattest ja wie ich auch eine Schwester, die hat dann offensichtlich auch nicht mit Barbie gespielt. Ich glaube nicht. Und ich wette, bei dir war es ähnlich wie bei vielen Kindern der 80er, zu denen ich auch gehörte, auch so ein bisschen ein idealistisches Ding aus dem Elternhaus nach dem Motto, eine Puppe, die dieses Frauenbild verkörpert, kommt uns nicht ins Haus. Ich glaube ja. Ich habe auch eine jüngere Schwester und die hatte ein, zwei Barbie-Puppen. Also die war auch nie eine Barbie-Spielerin, aber die hatte Barbie-Puppen. Das heißt, ich habe auch mit Barbie-Puppen gespielt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir auch irgendeins von diesen Gadgets. Ich glaube, es war ein Campingwagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber bei uns war das Spielen halt so zwei Jungs, ein Mädchen. Immer, und das Mädchen war jetzt auch nicht unbedingt prototypisch, was Mädchenspielzeug betrifft. Ja. Dadurch war das immer sehr chaotisch und bei uns war das so ein wildes Mash-up, die Barbie-Puppen zusammen mit den He-Man-Figuren. Ich war definitiv ein He-Man-Guy. Also wenn ich auf ein Spielzeug zeigen müsste, Plastik, mit dem ich gerne gespielt habe als Kind, dann definitiv He-Man und Masters of the Universe, auch von Mattel. Ja. Und die haben dann hat halt Skeletor mit Barbie getanzt, während He-Man den Campingwagen versucht hat anzuschieben. Okay. Und alle sind mit einem super Ding, wo noch Teenage Mutant, Ninja Turtles und drei Kuscheltiere dabei waren, durchs Weltall geflogen. So ungefähr waren unsere Barbie-Spiele. Ich stelle mir vor, ihr habt nur Weird Barbies gehabt. Die sahen tatsächlich, also wie wir mit ihnen gespielt haben, war weird, aber keine von diesen Barbies ist zu einer Weird Barbie geworden. Es gab keine, ich kann mich nicht, zumindest nicht daran erinnern, dass ihr mal die Haare abgeschnitten worden wären oder sie Farbe ins Gesicht gekriegt hat. Ich glaube, die blieb relativ normal. In meiner Erinnerung habe ich nur Weird Spielzeug gehabt. Alles, was ich hatte, habe ich auseinandergenommen und irgendwie zerschnitten und geguckt, wie es funktioniert oder ob man es wieder zusammensetzen kann. Ups, nein, kann man nicht. Oh mein Gott, wie der Bösewicht aus Toy Story. Oh. Das ist ja ganz schrecklich. Aber ja, das haben wir auch gemacht. Also wir haben unsere Kuscheltiere und unsere Actionfiguren mussten schon ganz schön leiden. Die Barbies von meiner Schwester, war das vielleicht noch dazu gesagt, die haben nicht meine Eltern für uns gekauft. Ich glaube, meine Eltern waren auch eher so tendenziell, nee, Barbie ist echt kein Spielzeug, das man haben muss. Sondern die hat sie gekriegt von unseren älteren Cousinen. Und die kamen aus eher traditionellen Familienhäusern. Mhm. Und die hatten dann halt einfach, keine Ahnung, die waren gut 5 bis 10 Jahre älter als wir, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, die haben uns dann irgendwann, als sie volljährig waren, gab es einfach mal so einen Sack mit Barbie-Puppen. Und da waren die drin. Und es war auch nicht sonderlich viel. Ja. Und Barbie hatte auch, glaube ich, für uns alle nie so eine Relevanz. Mhm. Ist auch ganz spannend, um das noch dazu zu sagen. Jetzt bin ich selbst Vater. Mhm. Ich habe das Gefühl, Barbie isn't the thing anymore. Zumindest bis zur Veröffentlichung des Films, weil mein Sohn kannte Barbie überhaupt nicht. Und mein Sohn hat auch Freundinnen. Also natürlich ist es immer noch so, wir leben in einer Welt, in der es prototypisches Jungs- und prototypisches Mädchenspielzeug gibt. Ja, ja, leider. Mein Sohn hat eine Puppe, mit der spielt er nicht. Doch, das ist eine Weird-Puppe geworden. Ich kann das gar nicht erzählen. Ja. Die hat das Gesicht irgendwann mit Kunstblut angemalt und ist dann zur Horrorpuppe geworden. Oh, sehr gut. Und die liegt jetzt in seinem Zimmer und manchmal gehe ich dran vorbei und sehe sie und mache so. Er hat es wirklich geschafft, diese Puppe zu schminken, wie eine Puppe in einem Horrorfilm aussieht. Geil. Und er hat auch immer dann gesagt, das ist die Horrorpuppe. Hallo, ich will mit dir spielen. Ja, egal. Aber mein Sohn hatte auch Freundinnen und es ist vielleicht auch so ein Bubble-Ding. Es sind natürlich auch so in dieser linksbürgerlichen Karlshorst-Bubble. Ja. Die haben auch nicht mit Barbies gespielt. Barbie hat in deren Welt irgendwie keine Rolle gespielt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, also Barbie verkauft sich ja nach wie vor und der Film hat ja auch die Verkaufszahlen nochmal angetrieben. Ja, massiv. Das heißt, Barbie scheint noch irgendwo irgendwie eine Sache zu sein. In meiner Welt spielt es keine große Rolle, hat es auch nie gespielt. Nee, in meiner Welt eben auch nicht. Aber wenn man so ein bisschen anfängt, darüber zu recherchieren und zu gucken, was dahinter steckt und was da drin steckt, dann ist das ein riesiges Phänomen. Total. Und auch ein super spannendes Phänomen. Es ist eines der erfolgreichsten Spielzeuge in der Geschichte des Spielzeugs. Ja. Es ist das Spielzeug, das Mattel, einen der größten Spielzeughersteller aller Zeiten, groß gemacht hat. Und wie schon gesagt, es gibt eine wirklich spannende Geschichte dahinter. Und ich glaube, du kannst jetzt so einen History-Jingle spielen. Wir reisen jetzt nämlich zurück in die Vergangenheit. Höret zu und spitzt die Ohren, dieweil wir Kunde aus altehrwürdigen Geschichtsbüchern verkünden. Genau, wir gehen zurück in die Vergangenheit, aber keine Sorge, wir werden auch noch über den Film reden, aber es ist hier besonders spannend, die Geschichte sich nochmal anzuschauen, wo kommt das Ding eigentlich her? Und wir reisen zurück ins Jahr 1945, in dem der Zweite Weltkrieg endet und das Ehepaar Ruth und Elliot Handler zusammen mit ihrem Freund Harold Madsen ein kleines Spielzeugunternehmen gründen. Wirklich klein am Anfang. Die haben sich auch nicht nur auf Spielzeug spezialisiert, sondern sie haben auch so ein bisschen so Kleinkram gemacht für die Leute, die so ein bisschen Kitsch mögen. Also sowas wie kleine Puppenmöbel und so ein bisschen Schmuck. Und haben aber auch gesehen, dass der Spielzeugmarkt auf jeden Fall irgendwie Chancen bietet. Ja. Und Elliot Handler war immer so ein bisschen eigentlich der Erfinder dahinter, während Ruth Handler die war, die die Geschäfte in der Hand hatte. Mhm. Und die waren auch Spielwarenmessen unterwegs, die haben gebaut und es war aber, es war nicht viel, was sie gemacht haben. Sie hatten nicht so richtig großen Erfolg, sie haben irgendwelche Instrumente versucht an die Leute zu bringen und so weiter. Und der große Gigant damals war Hasbro. Mhm. Und das war aber eine Welt, eine Spielzeugwelt, die komplett anders ist als die, die wir heute kennen. Mhm. Es gab keine Actionfiguren. Es gab keine Puppen, abgesehen von diesen typischen Babypuppen, mit denen kleine Mädchen Mütter spielen. Mhm. Die erfolgreichste Figur war von Hasbro und das war Mr. Potato Head, der in den 90ern nochmal ein Revival erleben sollte durch den Toy Story Film. Krass. Das war die Spielzeugfigur schlechthin in der damaligen Zeit, Mr. Potato Head. Und das war Hasbro, das war der große Konkurrent, mit dem sie nicht mithalten konnten. Ja. Was sich allerdings ändern sollte, als dann nämlich Ruth Handler Anfang der 50er Jahre unterwegs war in Europa und dort stieß sie auf eine Puppe in der Schweiz in einem Schaufenster. Eine Puppe, von der sie tatsächlich auch schon vorher so ein bisschen fantasiert hatte. Hm. Eine Puppe, die nicht aussah wie ein Baby, sondern wie eine Frau. Warum hat sie so fantasiert? Weil sie ihre Kinder gesehen hat, wie die spielen. Und die haben mit so Papierpuppen gespielt. Und die haben den Papierpuppen, die nicht eindeutig einfach eine Babypuppe waren, haben die Rollen zugeordnet. Und das waren meistens erwachsene Rollen. Und sie war ganz erstaunt. Und hat gesagt, wieso spielen die nicht diese Babypuppen? Was ist das? Und hat sich gedacht, ja, das ist eigentlich eine Marktlücke, da erwachsen aussehende Puppen zu haben. Ja. Und man muss dazu sagen, tatsächlich Ruth Handler war auch tatsächlich am, also wir werden noch sehr viel dazu kommen, auch wie feministisch Barbie ist. Mhm. Aber Ruth Handler, selbst wenn sie keine ideologische Feministin war, sie war eine Powerfrau, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und sie wusste, Geschäfte zu machen. Denn diese Puppe ist ja sehr, sehr ähnlich dessen, was wir später als Barbie-Puppe 1959 dann zu sehen bekommen. Es gibt eine lange Geschichte von Mattel Cloud Spielzeugideen von anderen Herstellern. Ja, genau. Und damit fängt diese Geschichte an. Das Geile ist ja jetzt diese Puppe. Johannes, was war diese Puppe? Diese Puppe war eigentlich ein Comicstrip. Also sie ist modelliert nach einem Comicstrip über Charakter Lilly. Und zwar in der Bild. Bild Lilly. Das absolute Gegenteil vom Feminismus. Bild Lilly, die sehr jung aussieht, sehr attraktiv. Ja. Und mit so einem Lächeln sagt, ich schnapp mir jeden Millionär, den ich haben kann. Und zwar wirklich, es gibt Comics davon, dass die Bild wollte einen Comic haben, mit dem sie auf ihrer Seite, wo noch Platz ist, ein bisschen unterhalten kann. Was jede Zeitung macht. Die einen haben Garfield, die anderen haben die Peanuts. Ja. Die Bild wollte Lilly. Und es gab auch Entwürfe von einer Lilly, die eher so wirklich so klein und nett war und ein züchtiges Mädel. Mhm. Und die Bild hat festgestellt, nein, unsere Leser wollen Gewalt und Titten. Das haben die schon damals gewusst. Ja, das wussten sie. Um den Namen zumindest einmal zu benennen, es ist Reinhard Beutjen, war für Lilly verantwortlich. Und der hat die für die Bild entworfen. Es gab diesen Comic und seit der ersten Ausgabe der Bild drin, also am Anfang war es, wie gesagt, noch so ein süßes Kind. Und dann haben sie aber gesagt, nein, diese Lilly braucht einen Schmollmund. Die braucht Titten. Ja, es ist die Bild, sie braucht Titten. Und sie muss so verschämt zur Seite gucken. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Oh Mann, das ist echt, das ist ja bei der Barbie gelandet, dieser verschämte Blick zur Seite und erst spät geändert worden. Der erste große Comic von Lilly war, Lilly sitzt bei einer Wahrsagerin und fragt, können Sie mir nicht Namen und Adresse dieses reichen und gut aussehenden Mannes sagen? Von Johannes Franke, ja? Und damit ist sehr viel, eigentlich alles über den Charakter von Lilly gesagt. Okay. Ja, genau. Und Ruth Handler sieht diese Puppe, kennt natürlich überhaupt nicht die Vorgeschichte von Lilly, sagt aber geil, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, nimmt diese Puppe mit in die Staaten, geht damit zu Mattel und sagt, Leute, das machen wir jetzt. Und es beginnt eine Geschichte von sehr vielen Menschen, die sagen, nee, das kannst du nicht machen. Mädchen wollen Mama spielen. Genau, dafür sind die Mädchen ja auch geboren. Die müssen ja auch Mama werden irgendwann, also müssen sie das schon üben. So, ich finde den Schritt von Babypuppe zu erwachsener Puppe, finde ich, hat schon einen feministischen Touch. Absolut. Absolut. Das finde ich ganz toll. Leider geht er halt dann immer mal wieder in die falsche Richtung. Aber Barbie war tatsächlich von Anfang an als eine Frau gedacht, die Berufe macht. Super geil. Piloten-Barbie. Und wir reden hier nicht von den 80ern, 90ern, wir reden hier von den späten 50ern, wo das entworfen wird, und von den 60ern, wo das verfeinert wird, dass Barbie einfach mal eine Frau ist, die ein Leben hat. Die kriegt eine ganze Biografie, die kriegt einen Job und die kriegt mehrere Jobs und sie darf sich so wie Benjamin Blümchen in den verschiedensten Bereichen austoben. Barbie kann Ärztin sein, Barbie kann Pilotin sein, Barbie kann Stewardess sein. Ja. Barbie kann sehr viel machen. Barbie kann eigentlich alles machen, wie das, was wir uns allen Mädchen wünschen, dass sie es verstehen. Mhm. Liebe Mädchen, wenn ihr Frauen seid, könnt ihr alles das machen, was ihr machen wollt. Wobei die erste Puppe 1959, genau gesagt am 9. März, eine blonde Variante und eine brünette Variante gab. Also die Diversität in Anführungsstrichen haben sie versucht, zumindest in dem Rahmen der 50er. Die Blonde hat sich anscheinend öfter verkauft. Jedenfalls haben sie im ersten Jahr 350.000 Stück verkauft und das war mehr, als sie eigentlich produzieren konnten. Und das war total krass, weil das Ding war teuer. Ne, ja. Das war zum ersten Mal, dass so eine gelenkige Spielfigur entwickelt wurde. Mhm. Wie gesagt, das ist die Vorlage für viele Actionfiguren, mit denen wir alle gespielt haben. Zu den großen ersten Actionfiguren kommen wir gleich noch kurz. Mhm. Und die war vom Preis her und davon, wie sie inszeniert war, tendenziell eher ein Erwachsenenspielzeug. Also zumindest war das, was die Prognosen auch gesagt haben. Das Ding wird eher von Erwachsenen gekauft. Sie war halt tatsächlich, das war ein wichtiges Verkaufsargument, sie war züchtig angezogen, sie war edel, elegant angezogen, sie ist shoppen gegangen. Ja. So die Sachen, wo man sagen kann, okay, sie hat Brüste, also sie hat nicht richtig Brüste. Mhm. Es gab auch durchaus diese Momente, wo Verkäufer gesagt haben, ich muss da jetzt einmal hingucken, ich will wissen, was dahinter ist. Ich kann das Ding nicht kaufen, wenn da Brustwarzen oder ein Schambereich zu sehen ist. Ja. Es gab große Beschwerden, ne? Allein wegen der Brust. Genau. Es ist schon crazy gewesen. Die Zeit war wild. Also Brüste zu zeigen, Frauen haben Brüste. Aber alle waren damit beruhigt, dass der Genitalbereich tatsächlich einen Venushügel angedeutet, zumindest mit einer ganz leichten Wölbung. Ja. Aber keine richtige Wölbung, sondern eher so eine Beugung. Mhm. Aber Brüste waren ganz klar da, aber keine Brustwarzen. Das heißt, sie war einfach asexuell produziert. Genau, sie hat sich mordsmäßig verkauft und Mattel ist einfach dadurch zu einem der größten Spielzeughersteller Amerikas geworden, was heißt einer der größten Spielzeughersteller der Welt. Barbie war im Alleingang dafür verantwortlich, dass Mattel plötzlich auf Augenhöhe öfter sogar drüber war, zusammen mit Hasbro, die so die große Nummer zwei waren. Jetzt kommen zwei Länder ins Spiel, die wichtig sind. Das eine ist Deutschland, als diejenigen, die eigentlich mit der Bild diese Lilly erfunden haben, die dann 1961 gesagt haben, also das war Louis Marx & Company, die haben dann Mattel verklagt, weil die eigentlich die Lizenz für Lilly hatten und dann gesagt haben, was macht ihr da, was soll das denn? Das ist ja unsers. Und dann, haben die sich halt außergerichtlich noch geeinigt und haben $21.600 bekommen. Ja, war offensichtlich in 2 Jahre gingen die Prozesse hin und her und Mattel wollte das natürlich klären, weil die wollten ihre Puppe weltweit vertreiben. Das heißt auch in Deutschland. Deutschland war einfach ein großer Markt, Wirtschaftswundermarkt. Mhm. Und zur selben Zeit ging es aber auch weiter mit der ganzen Gruppe, nämlich 1961 haben wir Ken. Und wenn man Geschichten glaubt, war die Vorstellung der Kenschen Prototypen, es wurden 3 Versionen hingelegt. Einer, der komplett aussah wie Barbie im Schambereich. Okay. Einer mit einer Wölbung, das, was es später geworden ist. Und einer mit einem Penis. Und dann haben die in die Chefetage gebracht. Und dann haben Ruth Handler, Elliot Handler und die anderen kreativ Verantwortlichen drauf geguckt und haben erstmal gesagt, ne, zu dem mit Penis. Der wurde gleich zur Seite geschoben. Okay. Es gab zumindest einen Prototypen. Und dann haben sie aber auch auf den geguckt, der so wie Barbie aus seinem Schambereich und haben gesagt, nee, das funktioniert nicht. Dass die Mädels wissen, dass da was falsch ist, wenn da keine Wölbung ist. Okay. Und so haben sie sich dann drauf geeinigt, den mit der Wölbung zu nehmen. Ja. Haben aber gleichzeitig gesagt, okay, das machen wir, aber nur, wenn eine Badehose fest verklebt ist. Das war der Plan. Der kriegt eine Badehose und die ist fest verklebt. Die kann nicht ausgezogen werden, damit keines von den Mädchen, das damit spielt, auf die Idee kommt, reinzugucken. Aber natürlich kommen die da alle auf die Idee, da reinzugucken. Die haben die Dinger, die wollten die richtig festkleben, sodass man die nicht öffnen kann, es sei denn, man zerreißt sie. Die haben die Dinger in Japan produzieren lassen. Mattel war der erste Spielzeughersteller, der groß in Japan produziert hat. Willst du gleich was dazu sagen? Es gibt nicht viel zu sagen, außer dass ich das Gefühl habe, dass Japan das Billiglohnland von Amerika war und dass sie das alles hergestellt haben. Und da die Nachfrage so hoch war und es eigentlich nicht möglich war, das zu produzieren, haben die Japaner alte Puppen von ihnen recycelt für Mattel. Also ich finde es ein bisschen weird. Ziemlich schräg, wenn du dir vorstellst, dass du hier so einen Frankenstein-Ungetüm hast, aus verschiedenem Plastik zusammengeschmolzen. Mhm. Die Japaner wussten auch übrigens nicht, wie man diese Unterhose festkleben soll, weil es einfach vom Design her, es war einfach nicht möglich. Und dann haben wir gesagt, scheiß drauf, wir machen das nicht. Wir werden mit der Produktion nicht fertig, wenn wir jetzt anfangen müssen, hier per Hand Sachen festzukleben. Ja. Und so wurde Ken verschifft mit der Badehose, aber die Badehose war nicht festgeklebt. Mhm. Und so kam es zu dem Ken, den wir heute kennen, der eben diese Wölbung hat. Und diese Wölbung kann man auch sehen. Jeder darf Ken einmal in die Hose gucken und feststellen, ja, das ist kein Penis, aber es ist ein bisschen mehr als eine Vulva. Okay. Genau, Ken, jetzt Ziemlich spannend. Ken ist nämlich auch verantwortlich für die erste große Actionfigur, die dann der Konkurrent Hasbro später in den 70ern entwickeln sollte, nämlich G.I. Joe. G.I. Joe? Der Proto G.I. Joe war die erste richtige Actionfigur. Und um zu präsentieren, wie G.I. Joe aussehen soll, haben die Verantwortlichen bei Hasbro einfach in Ken in Soldatenkostüm gesteckt. Und ihm zwei Waffen in die Hand gegeben. Ist das geil. Das war nicht unüblich, ne? Bei der Produktion von Spielzeug für Prototypen wurde oft darauf zurückgegriffen, das Spielzeug, was da ist, zu nehmen und irgendwie zu verändern, um zu sagen, so stelle ich mir das vor. Ja. Zum Beispiel gab es Anfang der 2000er so eine Spielzeugreihe, Manga-orientiert, Bratz hießen die, glaube ich. Das waren so die großmäuligen Girls, ne? So die Girly-Zeit. Ja. Und die sind so, die sind nicht wie Barbie. Mhm. Die haben große Köpfe, die haben kleine Körper, sehen so ein bisschen nach Manga aus und sind cool und hip. Und die und deren Prototypen wurden auch so gebaut, dass einfach Barbie-Köpfe verklebt wurden mit kleinen Kindern von Barbie-Körpern und wild angezogen. und dann Barbie. Barbie war nicht aufzuhalten. Barbie hat einen großen Siegeszug angetreten in den 60ern zusammen mit Ken. Sie waren übrigens, Barbie ist nach der Tochter benannt von Ruth und Ken nach dem Sohn. Das ist ein bisschen schräg, weil die werden Barbara und Ken. Kenneth. Kenneth Sean. Die werden als Paar inszeniert, aber immer so halb so versteckt, so wie viel Paar ist in Barbie und Ken. Da gibt es auch eine Entwicklung. Es gibt eine Entwicklung, es gibt eine Trennung auch irgendwann, eine freundschaftliche Trennung. Und das ist auch die Zeit, in der dann andere Puppen auf den Markt kommen, die man hat, glaube ich, mehr Spaß mit Barbie, mit dem Film, wenn man diese Figuren kennt. Zum Beispiel Ellen wird 1964 released als Freund von Ken. Skipper als kleine Schwester von Barbie, sie 1964, sie wollten sie nicht zur Tochter machen, weil sie meinten, ah, das ist eigentlich, ich weiß nicht, wollen wir Barbie wirklich zur Mutter machen? Aber es gab ja auch eine schwangere Barbie, die dann später entwickelt wurde. Ja, Mensch. Und wir haben dann einfach eine Zeit in den 60ern und 70ern, in der Barbie sich verändert. Zum Beispiel 1967 gab es ein neues Gesicht. Mhm. 1971, als die Augen endlich nach vorne geguckt endlich haben. Endlich die Augen nach vorne. 1968, noch davor, gab es die erste nicht schwarze Barbie, aber zumindest eine schwarze Puppe aus dem Barbie-Universum. Ja, das Ding ist, da ist nur die Hautfarbe dunkel geworden. Christy! Und ansonsten sieht die immer noch so verdächtig weiß aus wie vorher. Also ich meine, so die von den Zügen und so. Sie haben eine Blackface-Puppe gemacht. Ja, eigentlich. Man kann es nicht anders sagen. Genau, 1971 darf Barbie endlich vernünftig nach vorne gucken. Und 1977 Superstar Barbie war wohl so die erste, die das ist, was wir mit Barbie verbinden. Wir Millennials bzw. Generation X. Hm. Die hat nämlich dann wirklich bis Ende der 80er Jahre hat die gehalten. Das war die hatte einen sehr prototypischen Kopf mit breit lächelndem Mund. Und das war auch der Moment, wo sie gesagt haben, jetzt ist Barbie blond. 1980 Black Barbie, aber immer noch Blackface Barbie. Mhm. Und 1996 haben sie dann gesagt, okay, vielleicht machen wir doch mal den Mund zu. Ja, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Varianten von Barbie und heute, ich weiß nicht, ob du schon bei heute bist oder ob du noch verschiedene Varianten davon haben willst. Naja, was passiert ist dann, ist auf dem Weg nach heute, sie haben versucht, auf die Kritik einzugehen, weil... Ja, das mit stimmt. Vor allem mit dem Second Wave Feminism ist eine ganz spezifische Kritik an Barbie aufgekommen, die wir auf jeden Fall noch mehr aufgreifen müssen. Barbie vermittelt ein scheiß Körperideal an junge Menschen. Ja, es wurde ja ausgerechnet, dass Barbie im Realen nicht stehen könnte und dass sie also einfach gnadenlos sterben würde innerhalb von kürzester Zeit. Die Hüfte ist viel zu schmal, um das irgendwie zu supporten. Ja. Und die Knöchel auch. Und das funktioniert alles nicht so. Kein gesunder Körperbau. Und Mattel hat versucht, drauf einzugehen. Sie haben es versucht und sie haben festgestellt, oh, wir haben keinen Erfolg damit. 2003 haben sie versucht, zumindest ein bisschen mit breiteren Hüften. Das war 1997, haben sie es schon mal versucht. Ja, genau, 1997 und 2003 und sie sind gescheitert, ne? Mhm. Die hat sich einfach nicht verkauft und natürlich war das auch ein selbstgelegtes Ei, ein selbstgemachtes Problem. Ja. Barbie hat definiert, wie erwachsene Puppen aussehen in den 50er Jahren und die haben die amerikanische und internationale Spielzeugkultur und auch die Vorstellung von Körperidealen entscheidend mitgeprägt, vor allem eben leider für Mädchen. Es ist, 2016 haben sie es in verschiedene Sachen eingeteilt, ne? In Tall, Petite und Curvy. Ja. Und die Kinder, die gefragt wurden, haben die einigermaßen realistische Variante von Barbie als fett bezeichnet. Ja. Das sagt alles darüber, was für ein Bild die über Jahre aufgebaut haben. Die waren wirklich erfolgreich damit. Und sie haben, natürlich ist es klar, in den 50ern hat sich das entwickelt, dann gab es so eine Tradition. Ich habe das Gefühl, wenn man auf die Geschichte von Barbie guckt, sie haben versucht, diese Kritik anzunehmen. Sie haben versucht, mit dieser Kritik umzugehen. Und sie haben es teilweise auch geschafft. Ne? Sie haben so mehr und mehr Diversität reingebracht, zum Beispiel einen japanischen Ken. 2017 gab es eine Barbie mit Hijab. Es gab eine Barbie mit Love Wins Shirt, 2018, glaube ich, zu irgendeiner Olympiade, die einfach mal LGBTQ-Themen aufgreift und sagte, ey, du darfst auch lesbisch sein und ja, du darfst auch trans sein. Sie waren... Es gab eine Trans-Puppe auch. Es gab sogar eine Trans-Barbie. Ja, ja. Sie waren wirklich bemüht, vor allem dann auch so in den 90ern und im neuen Jahrtausend, diese Kritik aufzunehmen und mit dieser Kritik umzugehen und Barbie diverser zu machen. Ruth Handler war damals schon lange nicht dabei, denn Ruth Handler hatte eine, sagen wir es mal so, Ruth Handler war nicht nur bekannt dafür, dass sie Barbie entwickelt hat, sondern sie war auch sehr kreativ in der Buchführung von ja, Mattel. Sagen wir so. Es wird ja im Film auch schön angedeutet. Ja. Ich finde es ganz toll, dass sie es nicht ignorieren, sondern dass sie einfach sagen, ja, das war bevor ich verurteilt wurde. Sie hat 40 Jahre auf Bewährung gekriegt. Krass. Das ist total heftig. Die Amerikaner verstehen echt keinen Spaß, wenn es darum geht, dass Aktionäre hinter das Licht geführt werden. Was sie gemacht haben, sie haben auf ganz billige Weise die Bücher frisiert. Sie haben einfach, weil sie Verluste gemacht haben in dem Jahr, um die Aktionäre nicht zu verunsichern, haben sie Vorbestellungen vom darauffolgenden Jahr einfach mit in die aktuellen Bücher reingenommen. Was einfach, es war nicht eine Insolvenzverschleppung. Mattel war nie die Gefahr gelaufen, insolvent zu werden, aber sie haben einfach Ergebnisse präsentiert, die nicht so gestimmt haben. Ruth war super, wie sie sich versucht hat zu verteidigen. Ich weiß den Wortlaut nicht, aber es kommt, wenn man es am Ende zusammenfasst mit den Worten, ach, ich bin doch nur eine Frau, ich habe keine Ahnung, wie man das zusammenrechnet, dann würde man dem ungefähr nahe kommen. Weil sie hat wirklich gesagt, ja, ich war so überfordert mit den ganzen Business-Sachen und so, da habe ich vielleicht hier und da mal was durcheinander gebracht. Sie hat voll die Frauenkarte gezogen, der 50er. Es war ein richtig, richtig harter Schlag für sie, ne? Weil es war nämlich der Punkt, wo sie auch dann die Macht komplett verloren hat im Konzern. Sie hat da sehr lange noch drum gekämpft, sie hat auch lange nicht akzeptiert, das einzusehen. Sie wurde dann ersetzt durch Afa S. Beer, der das auch genutzt hat, um so ein bisschen, um sie loszuwerden. Oh, okay. Das habe ich nicht, keine Ahnung. Der quasi ihr Ersatz war. Und sie hat das erstmal nicht akzeptiert und ist dann immer noch ins Büro gegangen. Aber sie war verbrannt. Also bei Mattel hat sich getraut, mit ihr zu reden, weil die alle wussten, der neue CEO, der guckt da drauf und wenn wir mit der reden. Und dann ist sie da wirklich noch lange ins Büro gegangen und erst diese Verurteilung hat dann dazu geführt, dass sie sich nach und nach zurückgezogen hat. Und der zweite Grund war auch, sie hat in dieser Zeit Brustkrebs gekriegt, was eine ziemlich tragische Geschichte ist. Und sie hat sich dann auseinandergesetzt, also sie hatte auch eine Brustamputation und sie hat dann sich dann auseinandergesetzt, was gibt es da auf dem Prothesenmarkt. Wir sind hier in den 70ern, in den frühen 70ern, das heißt, es gab nicht viel. Und sie hat dann nochmal ein Unternehmen gegründet, das hochwertige Brustprothesen hergestellt hat für Frauen, die Brustkrebs hatten. Geil. Also auch auf dem Gebiet hat sie einiges gemacht und obwohl sie Brustkrebs hatte, hatte sie dann noch sehr lange gelebt. Sie ist erst 2002 gestorben, 85 Jahre alt ist sie geworden. Oh, krass. Und die ganze Zeit im Gefängnis oder was? 40 Jahre? Moment. Nein, auf Bewährung. Auf Bewährung. Sie durften sich einfach nichts mehr zu Schulden kommen lassen und sie mussten sich extrem zurückhalten. Und sie hat wahrscheinlich bei allen Geschäften in Zukunft zweimal hingeguckt, weil sie hatte das faustdick hinter den Ohren. Ne? Ja, sie hat die Geschäfte von Mattel geleitet. Sie, das Krasse ist ja, eigentlich war Elliot der als kreativer Kopf galt, aber sie war die Erfindung reingebracht hat, die Mattel zu dem großen Unternehmen gemacht hat, das es war. Und gleichzeitig galt sie als die Geschäftsfrau und sie war die Bücher so gefälscht hat, dass Mattel richtig Ärger gekriegt hat. Es ist eine Frau, vor der man sich nur verbeugen kann, finde ich. Ja, man will eigentlich sagen, you go girl, obwohl man die ganze Zeit denkt, ja, ach, Steuerhinterziehung ist vielleicht auch nicht das Geilste der Welt. Aber naja. Sie hat sich so lange in einer von Männern dominierten Businesswelt behauptet. Die großen Spielzeughersteller hatten damals und bis ins 21. Jahrhundert hinein alle Männer an der Spitze. Und sie war so die einzige Frau an der Spitze. Aber sie war Gott bei Mattel. Ihr Wort war Gesetz. Was sie gesagt hat, wurde umgesetzt und es wurde nichts veröffentlicht, ohne dass sie nochmal drauf geguckt hat. Ja. Genau, und sie hat Mattel zu dem erfolgreichen Unternehmen gemacht, das es dann auch später sein sollte. Es ist jetzt ein Mixed Bag, ne? Also du hast so eine Puppe vor dir, wo du sagst, visuell ist das ganz schön schwer zu ertragen, über die Jahrzehnte den Kindern das zu erzählen, dass sie so auszusehen haben. Also natürlich sagt die Puppe das nicht, aber sie sieht halt so aus. Also ist sie Vorbild und dann will man so aussehen. Und auf der anderen Seite kann die Puppe aber sein, was sie will. Also sie ist wirklich Pilot und Präsidentin und alles das. Und das ist halt die große Habenseite, die ich wirklich toll finde, die ich wichtig finde. Ich habe einen ganz tollen Punkt gelesen, was die Kritik an Barbie betrifft. Die kommt ja wirklich aus dieser Second Wave Feminism. Ja. Und Barbie hat so eine kleine Redemption Arc beim Third Wave Feminism erlebt, nämlich dass gesagt wurde, ey, Frauen dürfen sich auch schminken, Frauen dürfen auch sexy aussehen, wenn sie das wollen und sind trotzdem gute Feministinnen. Und dann war das Haupt Hauptargument an dieser Kritik. Barbie kriegt so viel Shit ab, den eine männliche Actionfigur für seinen Körper oder für das, was er macht, niemals abkriegen würde. Yeah. Und es ist so ein bisschen eine Spiegelung von der realen Welt. Und das wird ja auch in dem Film aufgegriffen, dass Frauen werden von allen gehasst, sogar von Frauen. Ja. Und Frauen müssen so viel sein, damit sie akzeptiert werden von nicht nur von Männern, sondern auch von anderen Frauen, von Feministinnen und Feministinnen. Und das spiegelt sich so schön, dass Barbie so viel Shit abkriegt für das, für was sie steht. Mhm. Und das liegt halt auch daran, dass sie eine Frau ist, dass sie eine weibliche Figur ist. Ja, aber ich glaube, es wäre trotzdem schöner gewesen, wenn man einen realistischeren Körperbau von Anfang an gehabt hätte, oder? Also ich meine... Absolut, und das könntest du zu jeder männlichen Actionfigur auch sagen. Das würde ich auch gerne. Ja. Also, aber du hast recht, man sollte das irgendwie einkalkulieren, ne? Ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge. Natürlich ist dieses Körperbild extrem problematisch und toxisch. Und wir wissen, wie bis in unsere Zeit junge Mädchen, vor allem wenn sie dann in die Pubertät kommen, mit ihrem Körper hadern. Ja. Und es ist einfach mal sowas wie Bulimie und Magersucht sind riesige Probleme, vor allem bei Mädchen. Es gab das ja auch genau untersucht, ne? Also es ist ja nicht so, dass man sich das einfach vorstellen kann und sagen kann, ja, ach, ich denke mir jetzt, das Mädchen hat da Schwierigkeiten, wenn es über 10 Jahre mit so einer anorektischen Figur spielt, sondern es ist ja wirklich untersucht. Es gibt mit Kontrollgruppen Kinder, die eine Puppe mit realistischeren Maßen bekommen und Kinder, die Barbies bekommen und so. Und dann wird das Selbstbewusstsein und das Körpergefühl von den Kindern irgendwie untersucht. Und es gibt da wirklich schlimme Ergebnisse. Ja, es ist eindeutig. Wie wir spielen, was wir sehen, das prägt einfach unser Selbstbild. Und Barbie prägt dann natürlich dein Selbstbild negativ, weil niemand kann diese Figur kriegen, ohne zu verrecken oder zumindest in der Mitte durchzuknicken. Und wenn dann Mädchen versuchen, diese Figur zu kriegen, weil sie einfach das als Schönheitsideal gezeigt bekommen haben, es ist richtig übel. Also man kann natürlich, du hast vollkommen recht, diese ganzen Actionfiguren mit reinnehmen und das tut auch dieser Film. Das finde ich nämlich interessant, aber dazu kommen wir gleich noch, dass dieser Film sehr viel mehr mitnimmt als nur die Frauenperspektive. Und das finde ich ganz toll. Sind wir bei der Geschichte der Barbie einigermaßen am Ende und wollen wir weitergehen oder wie ist das? Ja, wir können ja noch einmal sagen, als letzten historischen Abriss, ich möchte nur erwähnen, dass das nicht der einzige Barbie-Film ist, den es gibt. Oh es Gott. Gibt 137 Barbie, nein, das habe ich mir gerade ausgedacht, es gibt sehr viele Barbie-Filme. Es gibt wahnsinnig seit viele. Den frühen 2000ern, nämlich der große Pixar-Dreamworks-Hype hat dazu geführt, dass Mattel gesagt hat, oh, wir können Barbie nochmal groß machen, indem wir, hey, Toy Story hat funktioniert, hat Spielzeug groß gemacht. Genau. Wir können Barbie nochmal groß machen, indem wir sie einfach in Filme reinpacken und dann haben die am Fließband Märchen und Fantasy-Filme, ihre eigenen Disney-Filme produziert, mit Barbie im Nussknacker, mit Barbie als Rapunzel im Schwanensee, natürlich im Schwanensee und in verschiedenen anderen Prinzessinnenrollen und es gibt mehrere computeranimierte Filme. Ich bin ehrlich, ich habe zur Vorbereitung keinen von diesen geguckt. Hattest du keine Lust oder hast du keine Zeit gehabt? Weder das eine noch das andere. Aber es gibt sie, nur zur Ergänzung. Aber das ist natürlich was anderes, was wir hier sehen. Und Johannes, wir waren beide gehypt. Ich erinnere mich, ne, als diese ersten Trailer rauskamen, wir waren voll gehypt. Also dieser 2001-Parodie-Trailer da, der war der Hammer. Ja. Du denkst dir, what the fuck, was macht Greta Gerwig da? Dann liest du Greta Gerwig. Und ich liebe Greta Gerwig und ich liebe sie schon lange. Zusammen mit Noah Baumbach, ein großartiges Duo, auch allein großartig. Ja. Und es war so, okay, Greta Gerwig macht Barbie, das wird nicht das, was man erwartet. Das wird geil. Das wird die kann das. Und warum macht Mattel das? Warum gibt Mattel jemanden wie Greta Gerwig nicht nur, weil sie ordentlich Feuer hat, weil sie auf die Fresse hauen kann, sondern auch, weil sie eigentlich eine kleine Indie-Regisseurin ist. Sie ist ja nicht für große Blockbuster bekannt. Ich sage dir ganz genau, warum. Alle anderen vorher sind gescheitert. Ja. 2009 haben sie angefangen, dieses Live-Action. Nein, sagen wir es andersrum. 1980 gab es die ersten Überlegungen für eine Live-Action-Sache. Und 2009 wurde das Ganze konkreter. Aber es gab immer wieder, ich weiß nicht, wie detailliert du den Abriss machen möchtest. Oh Gott, es gab unfassbar viel Rechte hin und her. Sie wollten mit Universal arbeiten 2009. Ja. Dann hatten sie Sony Picture 2014. Mit denen hatten sie sogar einen Deal. Mhm. Der ist aber abgelaufen, weil das Projekt einfach nicht verwirklicht werden konnte. Woraufhin sie zu Warner Bros. Gewechselt sind. Mhm. Und das war der Moment, wo Margot Robbie reingekommen ist. Ja. Und beziehungsweise, sie haben ja eigentlich ihre Rechte wiederbekommen. Ja. Die Verfilmungsrechte an sich waren wieder bei ihnen. Und deswegen konnten sie damit auch machen, was sie wollten. Genau, und zu Warner Brothers. Und die anderen vorher, Das waren halt Verfilmungsrechte, die wo irgendwelche Entscheidungen von irgendwelchen Produktionsfirmen gefällt wurden. Und die haben alle immer wieder Leute, gute Leute. Amy Schumer, die ist gut. Ja. Die wurde beauftragt, ein Ding zu machen. Und die haben ja alle, ich wette mit dir, auf schlimmste Mansplaining-Art erzählt, dass das nicht geht, was sie da will. Ja. Und natürlich kommt das dann irgendwann nicht zustande, weil alle immer wieder sagen, nee, also ich will aber das so haben und ich will aber das so haben, statt irgendwie mal zu sagen, okay, wir vertrauen dir, wir geben dir was in die Hand und du kannst machen, was du willst. Und natürlich verlieren die dann einen Haufen Geld, weil sie es nicht gebacken kriegen, innerhalb der Zeit, wo sie die Lizenz haben, einen Film zu machen. Es muss so bitter gewesen sein, als sie diese Lizenzen wieder verloren haben. Und dann haben wir Margot Robbie, die auch Greta Gerwig reinbringt. Die sagt, Greta Gerwig ist eine geile Autorin. Ja. Und ganz ehrlich, wer würde das nicht sagen? Also Greta Gerwig ist einfach, die hat es einfach drauf. Leute, guckt euch Filme von Greta Gerwig an. Es ist wirklich, die hat in den letzten Jahren, die hat einfach, wenn die was macht, ist es geil. Ne? Ja. Little Women, Lady Bird, Frances Ha ist eine der schönsten Indie-Komödien der Amerikas der letzten 20 Jahre. Ganz tolle Filme. Und dann kommt sie ins Boot und sie hat dann angefangen mit Noah Baumbach das Skript zu schreiben und sie haben freie Hand gekriegt. Sie haben volle kreative Kontrolle ausgerechnet den beiden gegeben. Mm. Und also Kudos vor Mattel. Und, ja, und auch ganz oft bei diesem Film, und ja, wir können Mattel alle scheiße finden, Multimillionenkonzern und so weiter, das ist ein Wichser. Aber Kudos, dass sie sich das trauen und sagen, Creator, nur zaubert uns was. Also ich glaube, es liegt wirklich ganz stark daran, dass sie gesehen haben, dass davor 10 Jahre lang alles den Bach runtergegangen ist an ihnen. Ja. Ne, weil sie gesehen haben, okay, wenn da so viele Leute sich immer wieder einmischen und sagen, nee, das geht so nicht, dann wird das einfach nichts. Also müssen wir einmal ein Vertrauen bringen. Und Margot Robbie, das muss man dazu sagen, ne, die ist ja nicht nur als Schauspielerin da drin, die ist ja nicht nur Barbie, sondern sie war eigentlich ursprünglich Produzentin. Ja. Man hat ihr das in die Hand gegeben, hat gesagt, produzier das. Nicht spiel das, sondern produzier das. Und dann irgendwann, nachdem sie viel überlegt hatten, wer es spielen könnte, haben sie gesagt, na gut, dann macht Margot Robbie das halt selber. Aber die hat halt auch, wie du sagst, Greta Gerwig reingeholt. Und ich glaube, man muss gerade, wenn man Greta Gerwig reinholt, ihr das als Lockmittel versprechen. Ja. Weil Greta Gerwig, die macht das nicht, wenn sie das nicht machen darf. Genau. Was sie machen will. Die hat keine Lust. Die hat so viel Erfolg mit ihrem Indie-Scheiß. Warum soll die einen Hollywood-Groß-Blockbuster machen, wenn die nicht freie Kontrolle hat? Ja. Und Enon Kreitz, der damals Mattel CEO, glaube ich immer noch, der hat, natürlich immer noch, das ist nicht so lange her, der hat gesagt, ich vertraue ihr. Mhm. Die darf das machen, was sie machen will. Und sie hat ganz offen gesagt, ey, I'm doing the thing and subverting the thing. Das ist mein Ding. Ja. Ich finde irgendwie, ich darf diesen Barbie-Film nicht machen, indem ich einfach draufkacke. Mhm. Aber ich muss einfach die Kritik mit reinbringen. Ja. Und was, ich weiß nicht, wie du es siehst, was man dem Film jederzeit vorwerfen kann, dadurch ist, dass er sich so ein bisschen die ganze Zeit selbst immunisiert gegen Kritik von außen, weil er das alles mit reinwirft. Ne? Natürlich, aber das muss er ja auch. Also ich hätte es nicht anders gemacht. Warum sollst du dich dann angreifbar machen, wenn du sowieso, du hast ja selber so, Greta Gerwig war ja selbst der Meinung, dass das alles ein bisschen schwierig ist, gesellschaftlich so eine super dünne Puppe als Vorbild zu haben. Ja. Ich glaube mittlerweile selbst die Leute bei Mattel sehen das als problematisch an. Deswegen kämpft Mattel da ja auch dagegen. Und natürlich sind das auch Business-Entscheidungen. Ja. Und Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, in der das auch zu Business-Entscheidungen gehört, dass man woke ist. Mhm. Ist ja eigentlich ganz natürlich. Geil, ne? Ja. Selbst wenn es Business-Entscheidungen sind. Und ja, und Greta Gerwig hat dann daraus was gemacht, was irgendwie... Johannes, bring mal einen Take. Was? Einfach außer kalten? Ja. Take? Ich glaube, dieser Film ist nicht für Frauen. Oh, interessant. Ich glaube, das ist ein guter Take. Dieser Film ist für Männer. Nicht als Lehrstück, was gemein wäre, sondern ich glaube, das ist der erste Film, auf den wir feministischen Männer uns endlich mal freuen konnten, weil sie unsere Perspektive mit einbeziehen. Ob wir uns als Alan sehen oder ob wir merken, okay, wir haben immer noch unsere Ken-Momente. Scheiße, wir müssen vielleicht gucken wir uns das Ganze mal an. Ich finde es wahnsinnig geil, weil ich als Mann diesen Film wahnsinnig gut finden kann. Ich würde mal kurz eine Gegenposition reinwerfen. Okay, ich bin gespannt. Dieser Film ist für Frauen. Dieser Film ist das erste Mal. Wir haben seit 20 Jahren haben wir dieses Männer kriegen ihre ganzen nostalgischen Nerd-Fantasien bedient. Ja. Wir haben diverse Superheldenfilme, wir haben Herr der Ringe und so weiter, diese ganzen männlichen Tropes, das wird alles voll bedient. Und Stranger Things und so auch, die D&D und so weiter, diese ganzen Männersachen. Ja, ja. Und endlich gibt's mal einen Film für die weiblichen Nerds, der auch sagt, ey Leute, ihr müsst euch nicht dafür schämen, dass ihr nostalgische Nerds für Barbie seid. Ihr müsst euch nicht für eure Barbie-Sammlung schämen. Ihr müsst euch nicht dafür schämen, dass ihr wisst, wer Alan und Ken und Skipper und wer die schwangere Barbie ist. Das ist geil, das ist Nostalgie, genauso wie Masters of the Universe und Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, ja. Und das, finde ich, ist so ein erster ganz großer Verdienst von dem Film, ganz unabhängig vom Subtext, Nerd-Nostalgie für Frauen. Oder für einfach, oder ganz allgemein, für die, die mit Barbie gespielt haben. Nicht für die, die Krieg gespielt anderes. Haben, sondern die Barbie gespielt haben. Die mit Barbie gespielt genau, haben. Genau, für das weiblich gelesene Spielzeug. Okay. Und du kannst mir nicht, und das Barbie ist ein weibliches Spielzeug, wenn wir weiblich natürlich verstehen als das, was, ja, ja, das was okay. der Begriff alles mit umfasst. Ich glaube, wir machen hier zwei Positionen auf, um irgendwie zu streiten, aber es stimmt ja gar nicht. Mm-mm. Es ist ja ein Film für Männer und ein Film für Frauen. Also ich meine, es ist ja kein, aber mein großer Take ist halt, dass ich glaube, dass viele Männer da draußen, die da Kritik üben, nicht so richtig den richtigen Angle gefunden haben, um das Ding zu sehen. Ja, ich ganz kurz für das tolle allgemeine Statement, das du gerade gemacht hast, um das zu ergänzen. Dieser Film ist weiblich und männlich und schwul und hetero, ja, und genau. lesbisch. Und alles. Und ich gehe total mit. Ich finde diesen Angle auf den Geschlechterkampf, ja. den dieser Film hat, ja. super spannend, weil er ganz viel, also weil er greift Sachen auf. Mhm. Also natürlich greift er das klassische Frauenthema, klassische Frauen-Feminismus-Themen auf, wie behaupten sich Frauen in einer patriarchalischen Welt, wie behaupten sich Frauen gegenüber dem, was sie erfüllen müssen, an Anforderungen und so weiter. Ja. Und gleichzeitig nimmt er aber auch andere Themen, die es aus diesem feministischen Kosmos gibt, und macht einen Gender-Switch, nämlich in der Barbie-Welt, in der wir am Anfang sind. Ja. Da haben wir nämlich das Matriarchat und die Männer sind die, die gut aussehen müssen und die nur da sind, um die Frauen zu befriedigen, auf eine sehr spezifische Art und Weise, weil es geht nicht um Sex. Nichts Sexuelles, eine sexlose Welt. Mhm. Und dann gibt es eben noch diesen Gender-Switch. Und ja, natürlich, es werden Männerfiguren gezeigt, die das ertragen müssen, was Frauen in unserer Welt ertragen müssen und in der Geschichte ganz oft ertragen mussten. Ja, ja, ja. Und diese Doppelbödigkeit, es ist einfach großartig. Ich glaube, mit Doppelbödigkeit bist du ein bisschen untertrieben. Dadurch, dass der ganze Film natürlich sich immer wieder umdreht um 180 Grad, weil wir ja die Welten wechseln, Babyland, reale Welt und so, haben wir mehr als zwei Böden drin. Du hast da wesentlich mehr Böden drin. Ich finde es deswegen, aber ich muss das kurz noch verteidigen, warum ich glaube, es ist ein Männerfilm. Ja. Ken ist unsere Identifikationsfigur, wenn du als Mann drin sitzt. In einer bestimmten Art und Weise. Nicht komplett, weil wer bist du, I'm just Ken singen jetzt? I'm just Ken. Okay, kurzer Ausbruch. Ich liebe Ken, aber ich liebe Ken vor allem, weil ich es liebe, ihn zu hassen an vielen Stellen. Es ist so toll, weil Ryan Gosling ihn so wahnsinnig gut spielt. Aber ich meine auf eine bestimmte Art und Weise relatable. Ich kann mich voll mit ihm identifizieren, weil ich war auch schon einmal in einer Situation, wo ich mich als drittes Rad am Wagen gefühlt habe. Ich war schon mal in der Situation, wo ich mehr Aufmerksamkeit wollte, als ich hatte. Ich habe mich auch schon mal viel zu schnell auf meine Privilegien gestürzt, um mir mein Leben vermeintlich leichter zu machen. Ich habe auch schon mal gedacht, dass ich nicht genug bin. Ich habe auch schon mal gewollt, dass ich Barbie genauso viel bedeute wie sie mir. Oh, ist das süß. Ja, also, ich weiß total, was du meinst. Das Fiese ist ja, diese Darstellung von Ken tritt uns alle in den Magen, weil sie diesen Machoismus, dieses Patriarchalische auch ganz oft so darstellt, also was dann später kommt, eben wirklich als diese Männerfantasien, die auch die wir haben, die Millennials haben. Das wird halt nicht gezeigt, dass Ken als Macho der ist, die Frau am Herd haben will. Das ist er auch. Aber er ist halt auch der, der seinen Machoismus sich dadurch äußert, dass er es total geil findet, hinter der Frau zu stehen und zu erklären, wie Photoshop geht. Wir erkennen uns darin wieder. Es tut weh, aber wir erkennen uns darin. Ja. Ken findet es geil, am Strand zu sitzen mit seiner Gitarre und ganz gefühlvolle Lieder zu singen, während sie ihm einfach nur zuhört. Das sind Dinge, in denen wir uns wiedererkennen. Natürlich. Weil das ist dieser Machoismus, den wir mitgetragen haben. Ja. Natürlich, es gibt diesen, und es ist ein Machtmoment, damit müssen wir uns auseinandersetzen, dass wir es geil finden, einer Frau zu erklären, wie sie irgendein Computerprogramm bedient. Ja, wir wollen uns einfach wichtig fühlen. Wir wollen ja, dass wir eine Expertise haben, die andere aufsaugen und sagen, oh, wie toll. Schön, erklär's mir, zeig mir, wie das der Snyder Cut da von diesem Film, ich weiß nicht. Und dann dieser fiese Moment, wo sie Ken nachher verarschen, also wo sie versuchen, die Kens abzulenken, weil sie sagen, die Kens müssen über irgendwas reden, und dann setzt sie sich zu ihm auf die Couch und sagt, ich habe den Paten noch nie gesehen oder was. Und das ist das, was wir hier machen. Natürlich. Sie will von ihm, so, kannst du mir einen Muss-man-sehen-Podcast vorlesen? Ja, natürlich mache ich dir einen Muss-man-sehen-Podcast. Gerne. Du bist es doch, Baby. Ich erkläre dir die Filmgeschichte. Es ist so fies und so hart, dass wir uns da wiederfinden müssen, in dieser Form von Machoismus. Oh, und ich liebe es. Ich liebe es, mich ertappt zu fühlen durch diesen Film, weil der ist so hilarious und so. Es ist ja nicht so, dass die Speerspitze wahnsinnig tief ins Herz geht, sondern es ist halt einfach so ein bisschen rumgepokt und ganz liebevoll mit diesen Ken-Momenten rumgespielt. Und es ist nicht so, dass ich mich gecancelt fühle dadurch. Nein. Sondern dass ich das Gefühl habe, ich erkenne mich wieder, ich erkenne Plor wieder, ich kenne die anderen Leute wieder und es ist wirklich hilarious einfach. Dieser Film macht es uns halt leicht genau deswegen, weil er so sau witzig ist. Ja. Ich habe jetzt nochmal, beim Gucken, ich musste wirklich wieder, obwohl ich die ganzen Gags schon kannte, an so vielen Stellen so wirklich herzhaft lachen. Absolut. Weil es passieren ständig extrem witzige Sachen. Dieser Sarkasmus der Erzählerin. Mm. Absolut. Helen Mirren macht das. Ja, all problems of feminism and equal rights have been solved. Und sie macht das so mit so einer Begeisterung und man hört aber trotzdem schon in ihrer Stimme, dass er natürlich nicht stimmt. Dann diese wie Barbies innere Konflikte gezeigt werden. Einfach, wir haben diesen riesigen Tanz und es ist eine mimetisch gewordene Szene und dann sagt sie, you guys ever think about dying? Und alles stoppt. Und es ist so toll, es ist so on point. Ja, wirklich. Es ist on point inszeniert und on point gespielt. Die Schauspielleistung ist der Hammer. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell hier. Wieder zurück ins Gespräch. Ja, und du hast vorhin schon gesagt, Ken... Das ist ja auch so ein bisschen was so ein bisschen böse ist, weil natürlich stiehlt Ryan Gosling ein bisschen die Show als Ken. Es ist so ein bisschen dieses Mad Max Furiosa Ding, dass wir Mad Max gucken, obwohl wir wollen Mad Max sehen, aber dann stellen wir fest, Furiosa ist die geilere Protagonistin und auch hier ist wieder so, dass Margot Robbie ist toll als Barbie, aber dieser Ken ist natürlich der Showstealer, ne? Wenn du einen Film hast, in dem du einen Sidekick hast, dann brauchst du trotzdem eine straighte Figur, die durch den Film durchgeht. Ja. Du könntest, ohne Barbie würde Ken diesen Film nicht durchstehen. Es funktioniert nicht, weil du dann nichts mehr, du bist dann lose von einer Situation in die nächste geraten. Also brauchst du jemanden, der straight einmal die Geschichte durchläuft und der Protagonist ist einfach. Ja. Und nur deswegen kann Ken auch so viele lustige und absurde Situationen erleben, weil sie die Plattform dafür liefert. Ja. Und ich glaube nicht, dass er die bessere Leistung liefert als sie. Nein, überhaupt die bessere nicht. Leistung, seine Figur ist halt einfach dankbarer, weil sie so ein bisschen mehr in diesem Over-the-Top-Szenario... Das ist es halt. Wir haben ja ein totales Over-the-Top-Szenario. Ne? Es passieren so viele absurde Sachen die ganze Zeit. Ja. Wenn die CEOs drüber reden, über Barbieland reden und dann fragt irgendjemand, what is Barbieland? Ist es Imagination? Und sie nur, yes! It's a town in Sweden. Und es sind die ganze Zeit diese absoluten Over-the-Top-Dialoge und diese Over-the-Top-Sachen, die passieren. Und wenn sie in der realen Welt landen, könnte es auf zwei Sachen erzählen. Man könnte sagen, okay, wir entwerfen hier einmal den Kontrast zu diesem Plastik-Barbie-Land. Ja. Oder wir packen sie nach Kalifornien und entwerfen eine radikale Karikatur der echten Welt, in der Bauarbeiter noch so richtig traditionelles Catcalling machen. Das ist aber der Moment, wo ich dann denke, der Film ist ein bisschen 2014. Ja. Also, weißt du, dass man so diese Catcalling-Sachen und so weiter, wir haben uns doch ein kleines bisschen entwickelt. Nicht, dass das Bedürfnis nicht mehr da wäre. Es gibt, glaube ich, genauso viele Männer wie vorher, die das gerne machen würden, aber ich glaube, es gibt inzwischen so viel Awareness, dass die Leute das nicht mehr so viel machen. Ja. Weil sie sich nicht mehr trauen oder weil einfach vielleicht doch ein Umdenken stattgefunden hat. Weiß ich nicht genau. Vielleicht auch da ist wieder sowas, womit der Film so spielt, weil Ken kommt rein, stellt fest, oh, Patriarch, geil, sieht diese Männer, die sich die Hand geben und so. Ja. Und dann sagt er, okay, das mache ich jetzt auch und geht ins Krankenhaus und sagt, er will Arzt sein und wird natürlich erstmal von der Ärztin zurechtgewiesen. Ja. Also diese Vorstellung Patriarchat, dieses versteckte Patriarchat, sie sagen ja auch die ganze Zeit, wir haben das Patriarchat immer noch, aber wir verstecken es gerade besser, niemand redet mehr so drüber. Das ist so ein zentraler, wichtiger Satz. Ich finde diesen Satz so wahnsinnig cool. Der geht geht aber so ein bisschen drüber weg, ne, der Film. Der macht aber das Ganze ganz, ganz vielen Stellen. So zentrale Momente, zentrale Sätze, die einfach gebracht werden und dann geht der Film einfach weiter. Ja. Und ich finde es so toll, weil er sagt, also Ken sagt ja, also ich finde, ihr macht Patriarchat nicht besonders gut, wenn ihr das hier nicht alles unter Kontrolle habt. Und er so, naja, wir machen das schon noch sehr gut, aber wir verstecken es jetzt besser. Sogar und dieser erste super. Moment, wenn Ken von einer Frau gefragt wird, wie spät es ist, und er sagt, you respect me. Ja, genau. Total perplex. Und er hat dann 2-3 Uhren am Handgelenk später in Babyland. Ich find's so toll, wenn er das berichtet, ganz stolz. Und ich wurde nach der Uhrzeit gefragt und dann macht er seinen großen Move mit dem Arm und alle, also 3 Armbänder oder sowas dran. Es ist so toll. Aber es ist halt das Geile, ne? Wir erzählen einmal, wie Babyland als Matriarchat funktioniert, als dieses Plastikmatriarchat. Ja. Wir erzählen einmal, wie in der wahren Welt das Patriarchat sich irgendwie gehalten hat und gleichzeitig so ein bisschen aufgelöst wurde. Und dann erzählen wir, was passiert, wenn jemand diese Idee des Patriarchats in diese Plastikwelt reinbringt und einmal sagt, wir machen jetzt Pferde und Autos. Pferde, es ist so geil. Das Ding ist, Ken darf ja eigentlich nur Beach. Ne? Ja, Ken kann nur Beach. Und Beach als Verb anzuwenden, finde ich schon mal sehr schön. Ja, total. Und es heißt nicht Beaching oder sowas, sondern einfach nur Beach. Und er darf ja nicht mal eigentlich, Pferd ist ja gar nicht seine Spezialität. Ja, er ist Beach Ken. Aber anscheinend sehnt er sich nach etwas anderem, als nur Beach zu machen. Ja, er hat seinen eigenen Identitätskonflikt, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was da mitschwingt. Ja. Weil alle Figuren in dieser Welt haben ja eine vordefinierte Funktion. Pilotin Barbie ist Pilotin. Ja. Die hat sich das nicht ausgesucht. Nein. Das hat sich jemand anders ausgesucht für die. Und irgendwie haben alle Figuren da drin so eine Ticking Time Bomb, was Identitätskrise betrifft. Ja. Und jetzt hat Ken die halt. Und ich kann mir vorstellen, nach dem Film haben alle anderen Figuren auch irgendwie eine. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Darauf läuft es ja auch hinaus, dass sie halt nicht wieder zurück können in ihre Plastikwelt, wo jeder seine definierte Rolle hat, sondern dass sie irgendwie auch versuchen, über sich hinauszuwachsen und selbst versuchen zu finden, was sie sind. Ken ist halt, also Ken ist ja eigentlich wirklich dieses klassische Sexismusmotiv umgedreht. Ken lebt nur für Barbie. Ja. Er fühlt sich nur gut, wenn Barbie ihn sieht. Hm. Er ist quasi die Barbie. Er soll gut aussehen für seine Besitzerin. Ja. Und dann stürzt er in diese Identitätskrise, weil er feststellt, sie ist jetzt weg und dass dieses Pärchending, wir waren nie ein Paar, das funktioniert so nicht. Und dann diese Frage, was bin ich dann eigentlich, hat ja so ein ganz krasses Freiheitsmoment. Ja, ne? Jetzt kannst du dich selbst definieren, jetzt kannst du dich selbst neu erfinden und finden. Ich finde übrigens, dass dieses Umdrehen der Verhältnisse ist ja ein relativ einfaches Mittel. Ne? Ja. Das benutzen viele Filme und viele Autoren in ihren Büchern, um etwas zu illustrieren. Und da dachte ich schon, ja, okay, aber es braucht mehr. Und dann beim Gucken merke ich, nee, eigentlich kann ich mir das zwar vorstellen in meinem Kopf und ich kann mir die Frage auch immer mal wieder stellen oder in einer Diskussion an einem Abend, in einem besoffenen Abend mit ganz vielen Leuten bei einer Party zu sagen, ja, wie wär's denn andersrum? Aber wenn das ein Film so genau seziert umdreht und uns genug Situationen zeigt, in denen das so ist, da kommst du viel mehr ins Grübeln und drüber nachdenken, als man das eigentlich in seinem Leben als normaler männlicher Feminist eigentlich schon macht. Ja. Und das ist bemerkenswert, was es macht mit einem, dass man das so ausführlich und ausdauernd vorgelebt bekommt, wie das ist, andersrum. Ja. Kleine, kurze, muss man lesen, Empfehlung, Die Töchter Egalias von, kurz gucken, Gerd Brandenberg. Okay. Toller Roman aus den 70ern, glaube ich. Feministischer Roman, wo es darum geht, dass eine Welt gezeigt wird, in der die Geschlechterverhältnisse umgekehrt sind. Die Männer müssen PHs tragen, Penishalter. Und die Frauen haben die Berufe und die Männer sitzen zu Hause und kochen und backen. Und ein Junge versucht, sich daraus zu befreien. Ist vielleicht ein bisschen veraltet, ist halt 50 Jahre alt. Gott, die 70er sind 50 Jahre her. Mm. Aber ist auf jeden Fall immer noch lesenswert. Und ich stimme dir vollkommen zu. Es ist so ein einfaches Stilmittel, aber es ist auch ein sehr effektives Stilmittel und es funktioniert auch sehr gut in diesem Film. Weil ich glaube, ich sehe, was du meinst, wenn du sagst, ich identifiziere mich mit Ken. Ich glaube, ich bin eher der Ellen-Typ, aber egal. Ja, ich glaube, ich bin auch mehr der Ellen-Typ, aber ich finde, an Ken kann man so viel sehen von dem, womit man aufgewachsen ist und was man internalisiert hat. Absolut. Und es ist ja auch wirklich bitter für Ken, wenn er Barbie sagt, kann ich heute bei dir übernachten? Mhm. Und dann sagt sie, wofür? Und dann weiß er es nicht so genau. Und dann sagt sie, nee, tut mir leid, heute ist Girls Night. Ja, das tut weh. Natürlich. Das ist hart, so zurückgewiesen zu werden. Und Ken trägt am Anfang immer so eine stille Traurigkeit mit sich. Ja. Auch wenn er mit den anderen Kens um Barbie buhlt. Mhm. Es ist, Ken hat eine tiefe Traurigkeit, die in dem Film eher humoristisch aufgelöst wird. Aber sie ist zu spüren. Und Ryan Gosling spielt das total, total gut auch. Aber natürlich ist für das Emotionale, es ist dann halt wahrscheinlich doch eher Barbie und Barbies Traurigkeit oder Barbies Verlorenheit. Natürlich. Weil sie kriegt ja so die großen emotionalen Momente, ne? Ja. Aber er macht die große Entwicklung durch, ne? Die riesige große Entwicklung über den Film. Sie macht auch Entwicklung durch, so ist nicht, ne? Sonst wäre es ziemlich platt. Aber naja, vor allem ist sie natürlich am Ende die Entwicklung in Richtung Menschlichkeit und Menschwerdung. Das ist natürlich auch ein großer Identifikationsfaktor. Aber das passiert eher gegen Ende des Films. Und am Anfang hast du eher diese Kennengeschichte davor. Naja, es gibt so, ich finde, es gibt so diese Momente in der realen Welt, wo sie konfrontiert wird mit dem, was Leben bedeutet. Und es ist so toll, wenn sie dann Menschen sieht, die wild diskutieren, dass sie sieht, Menschen können anders miteinander reden, als ich das kenne. Ja. Und dann ist ja natürlich diese Szene, wo sie auf der Bank sitzt und dann sieht sie diese alte Dame da sitzen und sie hat eine Träne im Auge und sie sagt, boah, sie sind wunderschön. Und die beste Antwort der Welt, ich weiß. Ja. Und ich habe einfach einen Softspot für solche Momente. Ich sitze da und habe eine Gänsehaut, weil es einfach so schön ist. Absolut. Vor allem wollten sie diese Situation eigentlich rausschneiden. Der Film ist ja recht lang dann doch. Ja. Und es gab im Cutting Room wirklich die Diskussion, naja komm, das fügt der Geschichte nichts hinzu. Wenn du es weglässt, passiert nichts anderes als vorher. Und sie hat wirklich, also Greta Gerwig hat dafür gekämpft und gesagt, nein, wenn diese Szene nicht mehr ist, weiß ich gar nicht mehr, worum der Film eigentlich sich dreht. Da steckt alles drin in dieser Szene. Und ich find's auch so, so toll. Du wirst kurz rausgerissen, nicht aus dem Film, aber aus der ganzen Situation so. Du kriegst einen singulären Moment, wo sie einfach nur da sitzt und dann eine alte Person neben sich sitzen sieht, was in Barbie-Welt, also es kommt nicht vor. Es ist das erste Mal, dass sie eine alte Person sieht. Ja. Und dann die Schönheit darin sieht, in dieser Person. Und es ist so, so großartig. Und ich glaube, das ist auch der Moment, der dazu führt, dass sie am Ende Mensch werden will. Weil es einfach schön ist, nicht in dieser Plastikstagnation zu sein, sondern das zu haben, was Menschen haben, mit allem, was dazugehört, mit dieser Verzweiflung, mit der Traurigkeit. Und dass die Schönheit genau dadurch auch kommt. Ja. Durch die Erfahrung, durch die Jahre, durch die Veränderung, die sich immer wieder ergibt. Das sagt ja America Ferrera später dann in ihrer Rolle. Wie heißt sie, Sascha? Sascha, wir müssen unbedingt über Sascha reden. Ja, unbedingt, unbedingt. Aber sie sagt das ja auch, ne, später. Leben ist Veränderung. Ja. Das ist so. Und du kannst nicht die ganze Zeit, also als Mensch kannst du bist du verloren, wenn du daran festhältst. Ja, Sascha. Sie findet ihre vermeintliche Besitzerin, stellt heraus, dass die Tochter ihrer Besitzerin ist, aber sie sagt, hey, hallo, und sie erwartet eigentlich, dass Sascha total dankbar ist. Und Sascha ist 13, 14, typischer zynischer Teenager. Und Sascha macht dann Barbie erstmal fertig. Diese Rede sagt die Mutter übrigens, das, was ich jetzt meinte mit der Veränderung. Da habe ich den falschen Namen genommen. Wie heißt die Mutter? Gloria. Gloria. Okay. Und dann trifft sie auf Sascha, Glorias Tochter. Und Sascha macht sie erstmal fertig. Und es ist hart, weil also, Barbie Fascist zu sagen, ist schon echt viel. Barbie tut mir auch echt leid in diesem Moment, aber Sascha drückt das aus, was viele Mädchen, viele Frauen, die so ein bisschen durchschaut haben, wie diese Plastikwelt funktioniert, denken. Und sie hat halt einfach mal einen Punkt. Egal, auch wenn sie Barbie damit wirklich fertig macht. Ja. Aber ist Fascist das richtige Wort? Ich weiß nicht. Es ist egal, Fascist ist in dem Fall ein Platzhalter. Sie hat mit ihrem Rant recht, dass Barbie verantwortlich ist für ein Frauenbild, das scheiße ist. Aber ich frage mich, was das Wort Fascist da soll, weil ich will das durchaus auf die Goldwaage ein kleines bisschen legen, jetzt mal absichtlich, weil ja durchaus auch Greta Gerwig dieses Drehbuch geschrieben hat und sich über jeden Satz Gedanken gemacht hat. Das, wenn man ein Drehbuch schreibt, dann schreibt man das nicht einfach so hin und sagt, ja, ich guck mal nicht nochmal drüber, sondern man überlegt wirklich, ob jedes Wort das Richtige ist. Und sie hat die Situation verteidigt Mattel gegenüber. Mattel hat gefragt, muss sie wirklich Faschist sagen? Und sie hat gesagt, mach dir keine Sorgen, wie das rübergebracht wird, ist anders, als du es jetzt im Drehbuch liest. Das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich weiß immer noch nicht, ob das mit dem, wie sie es rüberbringt, jetzt viel besser ist als das, was ich gelesen hätte im Drehbuch. Es ist schon toll. Und ich überlege, ob das was mit Cancel Culture zu tun haben soll oder mit, ich weiß es nicht genau, weil das ist eine Übertreibung, die sehr pauschalierend ist. Ich Ich glaube, du überinterpretierst das. Ich glaube, du denkst das nicht. You've been making women feel bad about themselves since you were invented. You represent everything wrong with our culture. Sexualized capitalism. Unrealistic physical ideals. So weit gehe ich mit. Look at yourself. Okay, ich bin aktuell stereotypical Barbie, sagt sie dann. Mhm. You set the feminist movement back 50 years. You destroy girls in its sense of worth and you are killing the planet with your glorification of rampant consumerism. Darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, dass natürlich der Konsumismus von Barbie total krass ist. Ja, das stimmt. I am powerful. And until you showed up here and declared yourself Barbie, I hadn't thought about you in years. You're fascist. Ich glaube, das ist einfach nochmal hinterhergerotzt. Wichtig ist der Rent davor und dieses Fascist ist einfach nochmal hinterhergerotzt, um irgendein hartes Wort zu finden. Hm. Ja, okay. Na gut. Und ich finde auch, das Fascist ist gar nicht das Wesentliche, sondern es ist tatsächlich, sie bringt die richtigen Punkte in diesem Rant, ne? Sie kritisiert das Körperbild von Barbie, sie kritisiert diesen Konsumerismus und sie kritisiert halt das auch vorhandene antifeministische Moment von Barbie, das immer mitschwingt. Und das in Form von Sascha legt uns der Film das einmal so direkt vor die Füße. Yeah. Und das finde ich, also ich finde das Fascist total eigentlich gar nicht so wichtig dabei. Vielleicht hat sie das Fascist eingebaut, damit sie nur über dieses Wort reden und über das andere so drüber hinwegging. Wir sind so, was? Oh mein Gott, Fascist, darüber müssen wir nochmal reden. Okay. Ja, weiß nicht. Ja. Kleines bisschen bin ich drüber gestolpert. Auch später, es gibt einen Moment, wo sie sagt, there is this nutcase. Und dann korrigiert sie sich und sagt, I mean reality challenged oder sowas. Auch Sascha? Auch Sascha. Naja, Sascha ist halt auch ein Teenager, ne? Also ja. Sascha denkt auch gar nicht so viel drüber nach, weil das wird ja, die Einstellung, die Sascha zu Barbie hat, wird dann ja herausgefordert, weil wir haben mit Gloria, mit ihrer Mutter, haben wir einen großen Barbie-Fan, die arbeitet sogar bei Mattel, die hat ganz viele Barbies und die gerade so ein bisschen distanziert ist von ihrer Tochter und die in eine Midlife-Crisis geraten ist und deswegen angefangen hat, überhaupt, das ist der Grund für diesen ganzen Schlamassel. Gloria, die Mutter von Sascha, hat die alten Barbie-Puppen gefunden, hat angefangen damit zu spielen und hat dann sowas gemacht wie Self Depressed Barbie. Oh, wie geil ist diese Werbung, die in der Mitte gezeigt wird. Es ist so großartig. Die ganze Zeit nur auf Instagram ist. Ich finde es ganz, ganz toll und ich frage mich, warum es keine Depressed Barbie danach gab, nach dem Film. Ich meine, das ist doch No-Brainer. Du musst doch diese Puppe rausbringen als Mattel. Ich glaube, das ist geschmacklos tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das, also ich... Ich weiß nicht, aber... Ich glaube, das ist... Ich weiß es nicht genau, aber... Es ist ein toller Gag, aber du kannst es nicht bringen. Du kannst keine Puppe rausbringen, deren Trademark ist, dass sie eine chronische Krankheit hat. Weiß ich nicht. Also in meiner Phase, wo ich wirklich sehr stark an Depressionen gehangen habe, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mir die wirklich holen wollen. Vielleicht, aber ja. Aber ich weiß, ein bisschen so geschmacklos ist es schon. Es ist ein bisschen geschmacklos. Na gut. Aber diese Situation, worauf wir hinaus wollen, dass Barbie feststellt, dass es nicht die Tochter ist, sondern die Mutter. Ich sitze da und bin nah am Wasser gebaut und fast am Heulen, weil ich denke, oh mein Gott, es geht gar nicht um die Tochter, oh, die arme Mutter, oh mein Gott. Und man hat wieder eine Identifikationsfigur, endlich, die nicht 19 ist, sondern die einfach mal in der Mitte ihres Lebens mit Mitte, Ende 30 sowas eine weibliche Identifikationsfigur ist, was wir so, so lange im Kino nicht hatten. Ja. Und dann ist es wirklich das, was ich ganz am Anfang meinte, das ist der Moment, wo dieses Nostalgie-Ding reinkickt, weil die Identifikationsfigur ist eine, die Nostalgie für Barbie hat und die mit Barbie spielt und die an Barbie Gedanken verschwendet und gleichzeitig auch eine, die einfach lange genug gelebt hat, um zu wissen, wie es in der Welt für Frauen aussieht, was für Erwartungen an Frauen gestellt werden und was sie als Frau alles leisten muss. Und es wird ja ein zweiter großer Konflikt reingebracht mit diesem Tochter-Mutter-Konflikt, den tragen wir jetzt den Rest des Films mit uns mit. Ja. Ich finde das eine tolle Entscheidung, diesen realen Weltkonflikt damit reinzubringen und den dann einfach auch bis nach Barbieland zu tragen und diesen Konflikt und den inneren Konflikt, den Barbie hat, zu vermengen, um die ganze Zeit die Frage zu stellen, was wird von Frauen erwartet, was müssen Frauen machen, was bedeutet es, ich zu sein? Ja. Es ist natürlich auch, muss man sagen, vom Marketing her ein unglaublich genialer Schachzug, der vielleicht auch nur eine Nebenwirkung ist, aber sich als unglaublich genial herausstellt, weil wenn du als Mattel, als Barbie nicht mehr wahnsinnig in bist, dann schaffst du das eventuell nicht über die Kinder wieder ins Gespräch zu kommen, sondern du schaffst es eventuell über die Eltern, um deren Nostalgie zu melken, damit die ihren Kindern wieder Barbies kaufen. Absolut. Dieser Film ist ab 6, aber das ist kein Kinderfilm. Überhaupt nicht. Das ist ein Film für unser Alter, tendenziell eher für Frauen in unserem Alter oder für Menschen, die halt mit Barbie gespielt haben. Ja. Und die wo sagen, oh ja, krass, ja, ich erinnere mich. Oh ja, okay, ich brauche eine Barbie. Und diese Frage haben sich so wahnsinnig viele Leute im Internet gestellt. Ich habe nämlich so viel recherchiert wie sonst kaum für einen Film und mir Meinungen angehört von sowohl rechts als auch links. Ich habe mir einfach alles mal angehört, um herauszufinden, was da los ist. Und die wenigsten haben verstanden, warum dieser Film nicht für Kinder ist. Die haben sich dann beschwert und gesagt, aber der Film ist nicht für Kinder, was soll das? Und ich so, natürlich nicht, weil die Zielgruppe gerade eher die Mitte-30-Jährigen sind, die eben ihren Kindern diese Puppen kaufen sollen. Stranger Things ist auch nicht für Kinder. Genau das ist es, ja. Ich war ja mit meinem Sohn im Kino. Ach so. Ich war mit meinem Sohn geil. Im Kino. Oh. Und mein Sohn fand den Film richtig geil. Ja? Wir haben uns den Film danach auf Blu-ray gekauft. Okay. Und er hat ihn mehrmals auch ohne mich noch geguckt. Geil! Oh, ich freue mich. Und mein Sohn fand ihn voll witzig. Ja. Und der stand vor allem auf die Musical-Einlagen. Ja, ich auch. Ich muss sagen, ich finde die großartig. Und ich glaube, er hat sehr viel mitgenommen, auch was von diesem, was diesen feministischen Subtext oder Text betrifft. Ja. Und was Frauenrollen, Frauenbilder betrifft. Ey, gestern haben wir über irgendwas geredet am Esstisch und dann kam das genau zur Sprache. Ah, okay, also es ist ein bisschen blöd, weil ich meine, Kinder sind voll beeinflusst davon, was Erwachsene machen. Und meine Freundin und ich, also seine Mutter, haben uns unterhalten über Rollenbilder und über Frauen, weibliche Rollenbilder und haben dann sehr übereinstimmend darüber geredet, dass Feministinnen auch sich schminken können und auch große Brüste haben können, auch Ausschnitt haben können. Und okay, das ist ein Scheißbeispiel, weil er sitzt dann natürlich nebendran und sagt, wirft dann noch einen Punkt ein, der aber nur das bestätigt, was wir sagen. Vielleicht ist es kein gutes Beispiel. Na, jetzt bin ich gespannt. Naja, er hat dann auch einfach gesagt, ja, ist doch okay, soll doch jeder anziehen, was er will und so. Aber ich glaube, es war gut, dass er den Film gesehen hat, obwohl ganz viele Gags an ihm vorbeigegangen sind. Ja, glaube ich. Ja, mein lieber 7-jähriger Sohn, lass uns noch mal drüber reden, was eine Periode ist. Ungefähr danach. Ja. Was, Papa, was ist ein Gynäkologe? Willst du noch einen Tee? Ja, bitte. Vielen Dank. Was tatsächlich war, oh Gott, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen über meinen Sohn. Er freut sich übrigens total, dass ich hier im Podcast so viel über ihn rede. Er meinte so, boah, ich bin berühmt. Das heißt, meine Namen hören ganz viele Leute. Gott, wie süß. Die Freundin von meinem älteren Bruder ist Gynäkologin. Ah. Und wir waren an Weihnachten. Ich weiß nicht mehr genau. Wir waren auf jeden Fall bei meinen Eltern. Die waren auch da. Und Bela sitzt dann irgendwann auf der Couch und liest eine Zeitschrift, die da rumgelegen hat. Hm. Und sagt irgendwann, was ist das denn? Turns out, es war eine Fachzeitschrift von der Freundin von meinem Bruder, in der sehr viele Vulven zu sehen waren. Ja, gut. Ja, sehr viele medizinische Schaubilder von Vulven. Ja. Und er hatte ein sehr großes Foto geöffnet, wo er, glaube ich, zum ersten Mal es sieht ja ein bisschen aus wie eine exotische Frucht geblickt hat. Ah ja, okay. Genau, also deswegen ist da sowieso alle Zopfen und Mais verloren. Aber was ich sagen wollte, mein Sohn fand den Film geil. Ich glaube, er hat sehr viel mitgenommen, aber natürlich auch wegen der Musical-Einlagen, wegen des Set-Designs, wegen diesem Plastik und diesem Bunten und so. Das schreit natürlich auch, das spricht auch Kinder an. Wollen wir darüber reden, was sie da gemacht haben? Set-Design. Ja, Namen, wir müssen die Namen nennen. Wir können nicht über Set-Design reden, ohne die Namen zu nennen, weil die haben unfassbar gute Arbeit gemacht, die beiden. Und zwar Sarah Greenwood und Katie Spencer waren Set-Designer und Dekorateure. Alter. Man kann sich nur verbeugen vor denen, oder? Es ist unfassbar. Sie haben dafür gesorgt, dass es eine Weile Shortage an Pink gab. Dieser bestimmten Farbe, Pink. Ja. Es war auch ein bisschen, hat es mit Covid zu tun gehabt, dass die Produktionsstätten noch nicht wieder auf 100% waren und so weiter. Aber sie haben so viel von dieser Farbe gebraucht, dass es zwischendurch echt schwierig war, an diese Farbe zu kommen. Sie haben es so perfekt geschafft, diese Plastik-Spielwelt-Barbies in Kulissen zu gießen, die genau diesen Plastik-Look und viel haben. Bis ins kleinste Detail, bis zu den Milchpackungen, die Barbie in der Hand hat. Ja. Und sie haben, das ist natürlich auch Greta Gerwigs zu verdanken. Sie haben es geschafft, dieses Leben in der Plastikwelt perfekt umzusetzen, indem halt alles ganz viel gespielt ist, ganz vieles Pantomime und so weiter. Ja. Und gleichzeitig ist es eine lebendige Welt. Absolut. Auch wenn ich das Wasser nicht sehe, das viel zu kalt für Barbie ist in dem Moment. Es ist so toll. Was mich sehr fasziniert, ist, dass Greta Gerwig Die ist ja nun wirklich ein Filmnerd, wenn man das so sieht, ne? Absolut, man, ja. Man merkt dem Film volle Kanne an, dass sie der typische Filmnerd ist, der jeden fucking Film gesehen hat und bestimmt auch immer wieder nicht aufhört zu reden über bestimmte Dinge, wie wir das auch manchmal machen, wo wir dann sagen, habe ich schon genug über den Director's Cut von Zack Snyder geredet? Ja. Ich wette mit dir, dass sie das auch hat, weil man sieht einfach, wie krass drin sie ist. Absolut, total. Und dann hat sie für diese Welt gesagt, wir müssen alles praktisch herstellen. Wir können keinen digitalen Himmel einfügen oder sowas. Wir müssen das Ding bauen, malen, wie in den 50ern, 40er, 50er, 60ern, dass im Hintergrund alles gemalt war, wenn man im Studio gedreht hat. Und allein durch die Beleuchtung wir einen Sonnenuntergang oder eine Morgenstimmung und so oder mittags herstellen können. Und was die da gebaut und gemalt und ausprobiert haben, wie lange die allein an dem Blau für den Himmel gesessen haben, um das hinzukriegen, dass man das mit den verschiedenen Beleuchtungseffekten einigermaßen cool hinkriegt. Und sie hat sich wirklich orientiert an den 50er, 60ern. Und ich find's großartig. Es sieht so gut aus. Es sieht vor allem so gut aus, weil es eben haptisch da ist. Obwohl es was Künstliches ist, ist es plötzlich realistisch. Ja. Es ist haptisch da. Und das ist genau die richtige Welt für die Barbie-Welt. Wenn du eine Barbie bekommen hast mit diesem blöden Haus und diesem Van und diesem ganzen Zeug, das ist alles haptisch da. Es ist zwar künstlich, aber du kannst es anfassen und du siehst diesen Film und denkst dir, du kannst alles anfassen. Ja, und diese liebevollen Details, ne? Das ist wie Puppenhäuser, dass die Häuser einfach mal offen sind hinten raus. Ja. Dass du reingucken kannst, dass der Krankenwagen, in den Ken gelegt wird, nachdem er einen Surfunfall hatte, viel zu klein ist. Ja, genau. Dass es aber aufklappbar. Die Figuren sind alle 33% größer, als sie sein müssten. Ja. Es gibt eine genaue Formel dafür. Und es ist einfach geil, weil genauso hat sich dieses Barbie-Spielzeug angefühlt, was ich übrigens bei Barbie eigentlich total nervig finde, dass Barbie, die Figuren sind zu groß für die Sets. Ja, genau. Und das haben sie hier aber auch drin. Ja. Ne? Ihr Haus ist extrem winzig, aber so ist ein Barbie-Traumhaus. Es ist ein total geiles Traumhaus, aber es ist viel zu klein. Und es hat keine Treppen. Ja, aber sie muss ja auch nicht. Irgendjemand hebt sie nach unten auf die Straße. Genau. Und es ist toll. Es fühlt sich einfach so lebendig an und macht natürlich enorm viel vom Charme dieses Films aus, einfach, dass sie sich in diesen tollen Kulissen bewegen. Ja. Ja, es ist großartig. Auch dieser Übergang von der Barbie-Welt in die reale Welt, wie sie da auch, das ist auch alles gebaut. Es ist nichts digital, es ist alles gebaut. Das ist super toll. Ja. Dann zu diesem Bunten kommt halt, dass sie natürlich, und das ist ein Ding, diese Barbie-Welt, bei allem, was Greta Gerwig macht, wie sie auf Mattel draufhaut, ist natürlich Mattel extrem glücklich mit dem, was hier präsentiert wird als Barbie-Welt. Ja. Weil es ist eine Barbie-Welt, in der wirklich diese Diversität der Laien total gehuldigt wird. Ne? Wir haben eine Trans-Barbie da, wir haben mehrere schwarze Barbies da, wir haben Barbie als Präsidentin, Barbie als Pilotin und so weiter. Es huldigt in dem Moment wirklich diesem Spielzeug. Du guckst auf diese Welt und sagst, ey, was soll an diesem Spielzeug, das in dieser Welt stattfindet, schlimm sein? Ja. Weil guck mal, wie divers das ist und guck mal, wie toll das ist. Mhm. Und Margot Robbie ist ja gar nicht so dünn. Es ist ja auch positive reinforcement, ne? Du sagst ja auch als Filmemacher, Mattel, guckt euch das an, das ist die richtige Richtung, macht mal weiter in die Richtung. Das habt ihr richtig gemacht, ja. Das ist auf jeden Fall der positive Twist, den man da reinbringen kann, dass man sagt, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass es natürlich ein Marketing-Vehikel ist in dem Moment für Mattel, dass Eltern drauf gucken, die groß geworden sind mit dem Gedanken, Barbie ist scheiße, mein Kind soll nicht mit sowas spielen, und drauf gucken und sagen, Moment, Barbie vermittelt genau die richtigen Werte, mein Kind soll damit spielen. Mhm. Du kriegst jetzt eine Barbie zu Weihnachten, eine Präsidenten-Barbie, damit du auch weißt, was du später werden musst. Ja, also ich finde, was die Berufe und so weiter betrifft, haben sie ja auch von Anfang an alles richtig gemacht. Ja, ne? Haben sie. Barbie hat sowieso von Anfang an vieles richtig gemacht, und ich wusste das nicht. Für mich war Barbie auch durch meine Erziehung total abgespeichert, als Barbie ist Sexismus pur. Ja. Und Barbie ist ein nettes, hübsches Püppchen, und so dieser Background, dass Barbie eigentlich entworfen wurde für das genaue Gegenteil, dass Barbie entworfen wurde für die Repräsentation von Frauen in verschiedensten Berufen und so weiter. Ja. Ist auch an mir vorbeigegangen. So gar nicht. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Ich finde einen Satz noch ein bisschen schwierig. Sie sind ja dann mit diesen ganzen Barbies, die hypnotisiert wurden vom Patriarchat, die wollen sie ja alle befreien und so. Reprogramming. Dann wacht die eine auf, guckt sich an und sagt, I wouldn't wear this dress. Und dann sagt sie, natürlich nicht, weil du eine Physikerin bist. Und dann denke ich, Moment, als Physikerin darfst du kein solches Dress tragen? Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Ja, wir haben einen Picking-Punkt gefunden. Das musste ich kurz loswerden, weil da wirklich, da saß ich da und dachte, hä, was? Ja, Moment. Auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, einfach deiner Meinung. Ich bin in dem Moment einfach so weggeflasht von diesen Reden, die sie dann halten, um die Barbies zu reprogrammieren. Wenn nämlich Gloria so großartig sagt, it's literally impossible to be a woman. Mhm. Und du bist als Frau, kannst du es einfach nicht schaffen. Du musst besonders sein und du musst gleichzeitig alltäglich sein. Du musst natürlich sein und gleichzeitig toll aussehen. Du musst dich um die Kinder kümmern, aber du sollst auch Erfolg im Beruf haben. Ja. Und diese ganze Last einmal so rauswirft in wirklich großartigen Reden. Ich muss einmal sagen, dass ich solche fast schon educational Reden immer ein kleines bisschen schwierig eigentlich finde in Filmen, weil du eigentlich das Ganze zeigen willst durch Aktion. Ja. Show, don't tell. Ne? Ja. Dass du nicht einfach Leute darüber reden lässt, was passiert ist, sondern dass man sieht, was passiert. Das ist Film, das ist das Medium Film. Aber in diesem Falle finde ich es total angemessen und richtig. Und es hat mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich dachte, eigentlich habe ich noch ein Prinzip. Ich habe doch ein Konzept. Ich weiß doch, wie Film machen funktioniert. Hör mal, du kannst es doch nicht einfach mal. Du kannst jetzt nicht einfach so eine Rede dahinstellen und mich auch noch begeistern damit. Es ist halt einfach performative Rede in diesem Moment. Ne? Es ja, ist Teil der Handlung. Genau. Und es ist halt auch einfach toll montiert. Und ich hab tatsächlich, und das ist krass, ich habe bei dem Film eigentlich nie das Gefühl, dass er preachy ist, obwohl er total preachy ist. Ja, er ist total preachy. Aber ich habe nie das Gefühl dabei, weil er nicht mich adressiert, sondern weil er Situationen im Film adressiert. Und zwar so, dass es auch nicht so wirkt. Wenn Charlie Chaplin auf die Bühne kommt und mit der Welt redet, als Diktator, dann ist klar, er adressiert uns als Zuschauer. Das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel. Aber und das ist ganz oft auch so ein bisschen subtiler, aber dass wir uns ganz eindeutig adressiert fühlen, dass wir wissen, nein, diese Person redet jetzt nicht im Film, sondern sie redet mit uns. Hm. Aber hier ist es so organisch in der Handlung drin, als wesentlicher Teil der Handlung, dass ich mich nie, ich hab einfach keinen Zeigefinger gesehen in dem Film. Weiß ich nicht ganz genau, ob das wirklich so in der Handlung, also natürlich macht es Sinn, dass sie diese Rede hält, aber sie kommt schon so als ein bisschen preachy Rede daher. Für mich schon so ein bisschen. Aber es stört mich nicht. Es stört mich überhaupt nicht in dem Moment, weil ich diese Katharsis darin sehe. Weil das eigentlich, es sagt halt sonst kaum jemand, ne? Ja. Man hat das mal irgendwie in Gesprächen auf Partys mit Freundinnen oder sowas, die einem erzählen, was das Problem ist oder wo man vielleicht ein Arschloch vor sich hat und versucht, dem dann zu erzählen, was das Problem ist oder sowas. Aber dass es jemand in einem filmischen Kontext einmal so auf den Tisch haut, mit so einer Wucht, das passiert halt sonst nie. Und deswegen hast du so einen kathartischen Moment und denkst, yeah, yo, go, girl, endlich sagt's mal jemand. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das Ganze so eingerahmt ist durch diese großen, bunten, wilden Momente, weil wir haben ja kurz danach, wenn sie es geschafft haben, alle Barbies wieder auf ihre Seite zu ziehen und in dieser Montage erlebt haben, wie die Kens ausgenutzt wurden in ihrem Mansplaining und so weiter, dann haben wir ja eine die große Musical-Nummer des Films, man kann es nicht anders sagen, I'm just Ken. I'm just Ken und ich liebe es. Ist das die beste Musical-Szene der letzten 20, 30, 40, 50, meinetwegen 60 Jahre? Danke, ja. Es ist so ein großer Moment, wenn sie am Strand kämpfen, wenn wir diesen absurden Plastikkrieg haben, wenn das dann switcht zu diesem Boygroup-Ding und es ist umwerfend. Das Ding war nicht im Drehbuch. Es ist, ja. Sie haben, der Typ, der das geschrieben hat, hat das als Scherz geschrieben und hat das einfach hingeschickt und gesagt, hey, guck mal, und dann hat Ryan Gosling gesagt, Alter, ich mache nicht mit, wenn das nicht drin ist. Das muss da rein. Wir müssen das da mit reinnehmen. Und dann haben die das ins Drehbuch mehr reingearbeitet und haben dann auch so ein paar Sachen dafür geändert, damit er diesen Song bringen kann. Und das ist so großartig. Das Spiel von Ryan Gosling ist der großartig, die Choreografien sind großartig, diese Anspielungen an die 50er Jahre Filme sind großartig. Ich sehe hier da volle Kanne Singing in the Rain Gene Kelly, als er im letzten Teil, der überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, plötzlich anfängt auf der Soundstage zu tanzen und zu singen. Und es ist so, so toll gemacht. Ich liebe diese Szene und ich könnte sie mir jeden Tag anschauen. Es ist einfach unglaublich gut. auch diese ganzen Nebendarsteller kennen. Also wir haben ja Simu Liu als Rival Ken, der so die wichtigste Rolle neben unserem Beach Ken hat. Mhm. Und wie die beiden sich behaken. Es ist einfach so perfekt gemacht. Es ist wirklich, du siehst diese Szene und du bist einfach blown away. Mhm. Und es betrifft viele von diesen bunten Musical-Szenen. Es ist ja nicht ein richtiges Musical. Es wird ja jetzt nicht so viel von unseren Protagonisten gesungen. Ja. Aber es gibt sehr viele Montagen mit Musik, die so diese Musical-Vibes versprühen. Also wenn sie zum Beispiel in die reale Welt fahren und wieder zurück, dann haben wir ja dieses Montagenhafte. Wenn Barbie vor der Mattel-Chefetage flieht, wir dann diesen Lauf durch das Büro haben. Und oh, das ist so mit großartig. Musik unterlegt. Ihr habt sicherlich gesehen, weil ihr habt ja unsere Folge darüber gehört, Playtime von Jacques Tati. Und der hat ja in dieser einen Szene, wo die Büros gezeigt werden, genau diese Büros. Und ich liebe Greta Gerwig dafür, dass sie das zitiert. Auf diese hilarious Art und Weise. Und die Verfolgungsjagd ist völlig irre, also unmöglich kann komplett die so gaga stattfinden. Die ist absolut gaga. Und ich finde es so toll. Und dann rüber zum Geist von Ruth Handler. Ich finde den Übergang großartig. Ja, sie haben Ruth Handler reingebracht. Was für eine schöne Idee, den Geist von Ruth Handler einmal nach Mattel in die Chefetage zu setzen. Mit dem Augenzwinkern, aber auch mit sehr viel Emotionen, die einmal so als weiser Geist Barbie den richtigen Weg weist. Ja, und es ist natürlich auch sehr passend, nachdem du vorhin darüber geredet hast, wie sie nach und nach unwichtiger wurde in der Chefetage, weil sie ja, ne, sie wurde da wegen Steuerhinterziehung und so weiter verurteilt und dann hat sie an Bedeutung verloren einfach in der Firma, nach und nach. Und dass man sich dann vorstellen kann, dass sie zwar jeden Tag ins Büro gekommen ist, aber immer weniger Bedeutung hatte, ist dieses Gefühl von, okay, der Geist des Hauses ist noch da, der hat irgendwo ein Büro, aber eigentlich interessiert sich keiner mehr dafür. Und dann ist es so passend, dass sie da ihre eigene kleine Küche irgendwo in diesem Gebäude hat und als Geist da noch rumsitzt. Also es ist genau zur Mitte des Films, ne? Oh. Dieses Treffen von Barbie auf ihre Schöpferin ist Halbzeit. Und ja, es ist einfach ein schöner Moment, es ist eine schöne Verbeugung, sie machen es auch mit Augenzwinkern. Gehört zu den vielen Momenten, wo ich sage, wow, dass Mattel das durchgewunken hat. Ja. Wir haben ganz am Schluss die Szene, wo Präsidenten Barbie, glaube ich, die Treppe runterkommt und sagt, jetzt ist Schluss, Motherfucker. Und wir haben immer das Mattel-Logo als Piep haben über ihrem Mund, wenn sie Motherfucker sagt. What? Mattel? Also wirklich. Und dann die ganze Mattel-Chef-Etage, ne, wenn sie auch sagen, das Phallic Building, Will Ferrell als Mattel-Chef und dann zu fragen, okay, hier sind offensichtlich nur Männer. Und Barbie stellt fest, wo ist die Frau, die hier das Sagen hat? Ja, genau. Dann stellen wir fest, es sind wirklich nur Männer. Mhm. Mattel hat auch das durchgewunken. Ja, obwohl das Gebäude von Mattel, das richtige Gebäude von Mattel, ist kein Phallic-Gebäude. Es ist ziemlich eckig groß, aber es ist nicht phallisch. Ja. Und dann, dass der Mattel-CEO, der offensichtlich auch irgendwie eine Repräsentation vom jetzigen CEO ist, jetzt muss ich einmal noch mal kurz gucken, der tatsächlich immer noch ihnen Crisis, tut mir leid, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ja, aber der dann Will Ferrell spielt das großartig. Ja, allein wir, also ich mag Will Ferrell. Er gehört zu diesen albernen amerikanischen Comedian-Schauspielern, die ich mag. Ja, ja, ja. Wenn er am Schluss sagt, ach, ich würde eigentlich gerne mal durchgekitzelt werden. Aus dem Nichts heraus. Also, ich sag's mal so, Mattel hat wirklich verdammt viel Eier bewiesen in diesem Moment und in diesen vielen Momenten, wo sie echt auf die Fresse kriegen, ne? Aber sie sind nicht in letzter Instanz die Bösen, ne? Nein. Weil Will Ferrell sagt, als Ken die Welt übernommen hat, wird er ja angerufen, ja, hier, wir verkaufen jetzt wie blöde dieses Mojo-Dojo-Haus, Casa-Haus. Ja. Und er sagt, nein, um Gottes Willen, das geht nicht. Und ich denke, wieso, aber das ist doch der Kapitalist des Films, warum will er das nicht? Und er sagt, nein, nein, wir sind dafür da, dass Frauen, kleine Mädchen, ihre Träume haben dürfen. Ja. Und ja, okay, kann man machen, dann macht man eben nicht diesen Überbösewicht von Kapitalisten. Aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Mattel jetzt nicht unbedingt der Überbösewicht sein wollte. Weiß ich nicht genau. Ja, das Schlimme ist, ich kauf's ihnen ab. Ich bin ja manchmal ein bisschen naiv. Ja. Ich glaube, es gibt keine bösen Menschen. Und wenn es böse Menschen gibt, dann, also es gibt böse Menschen, die nicht wissen, die glauben trotzdem, die guten Menschen zu sein. Ja. Ich kaufe Mattel ab, dass es nicht nur um Geld geht bei sowas, sondern dass sie sich wirklich drum bemühen, ihr Spielzeug besser zu machen, weil sie daran glauben. Ich glaube auch, dass Amazon zum Beispiel diese Guideline, über die wir irgendwann mal geredet Inclusion haben, Journey. Nicht nur macht, weil sie sagen, oh, dann verdienen wir mehr Geld, weil woke verdient man mehr Geld, sondern dass sie wirklich davon überzeugt sind, die Welt wird ein besserer Ort. Weil ganz banal, auch Kapitalisten haben ein Herz. Mm, ja, und ja. Auch Kapitalisten haben Ideale jenseits von Geld. Wir können es ja vereinfachen, ne? Kapitalismus ist ein System. In diesem System sind immer noch Menschen. Natürlich kann das System Menschen irgendwie korrumpieren und kann Menschen Dinge machen lassen, die irgendwie in der Endkonsequenz irgendwie scheiße sind. Aber es sind immer noch Menschen und Menschen haben Bedürfnisse und Menschen wollen ein wertvoller Teil der Gesellschaft sein. Ob sie es hier und da schaffen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, du hast da recht, dass gerade bei Mattel, weil wir ja gesehen haben, dass über die Geschichte jedes Mal, wenn Kritik kam, haben sie reagiert oder sie haben versucht, dem Feminismus hinterher zu hecheln. Sie haben es wirklich versucht. Sie haben sich wirklich bemüht. Und das ist nicht unbedingt zu einer Zeit gewesen, also in den 50ern und 70ern und dann in den 90ern nochmal, haben sie diese Veränderungen nicht gemacht, weil sie unbedingt mussten. Weil ich glaube, damals hätte man noch den Stinkefinger zeigen können, ohne groß zu verlieren. Ja. Ich glaube, das wäre möglich gewesen zu überleben, ohne dass man dem Ganzen hinterhergeht. Das Ding ist ja tatsächlich, Mattel hat früher angefangen, ne? Mattel hat angefangen, die Barbie-Line divers zu machen, bevor dieses Diversity-Ding so ein großes Thema war. Und ich glaube, da muss man sie nicht nur in Schutz nehmen, sondern auch tatsächlich so ein bisschen dafür loben. Vielleicht, ja. Und sie haben natürlich daneben gegriffen in dieser Zeit. Sie haben dann Barbies, die ein bisschen normaleres Gewicht hatten. Mm. Selbst das waren dünne Barbies. Ja, haben sie wieder weggenommen. Sie haben den Versuch, Schwarze zu repräsentieren, vielleicht auch nicht 100% getroffen. Aber zumindest, sie haben sich bemüht. Und weil ich glaube, dass da auch viele, nicht nur Roofhändler, sondern auch Nach-Roofhändler, Leute am Drücker waren, die gesagt haben, naja, wir haben hier auch irgendwie eine gewisse Verantwortung und wir wollen dir gerecht werden. Ja, ja, klar. Kleine Anekdote. Greta Gerwig und Margot Robbie sind mit ihrem Skript zu Mattel gegangen, haben es auf den Tisch geknallt und haben gesagt, so, das machen wir jetzt. Ich glaube, wir machen $1 Billion als Scherz. Und dann lachen alle und klopfen sich auf die Schulter. Und jetzt, nur so ein paar Monate später, hast du einen riesigen, wie viel haben die verdient? Es war der große Sommerhit. Der hat Oppenheimer an den Kinokassen beerdigt. Barbie hat mit ihren Stöckelschuhen Oppenheimer in den Arsch getreten und hat gesagt, eine Atombombe, davor habe ich keine Angst. Von Barbenheimer hat nicht Barbie profitiert, sondern Oppenheimer. Ja. Wahnsinn. Es ist unglaublich. Ich habe die Zahl leider immer noch nicht gefunden. Doch 1,446 Milliarden haben sie gemacht damit. Und die Rede war, nur um das zu klären, nicht von $1 Billion, sondern $1 Billion, was wiederum die Milliarden sind. Also es ist mehr geworden, als sie im Scherz gesagt haben, dass sie verdienen würden. Das ist total wirklich krass. Was für ein riesiger Erfolg. Und ja, ganz ehrlich, auch was für ein verdienter Erfolg. Also ich meine, das ist jetzt nicht überraschend nach dem Gespräch, was wir gerade hatten. Ja. Mich hat der Film umgehauen. Ich war richtig begeistert von dem Film. Ich hatte so viel Spaß im Kino wie schon lange nicht mehr. Und danach zu Hause auch nochmal. Und jetzt den Film habe ich jetzt mittlerweile bestimmt schon 4-mal gesehen, wenn nicht sogar öfter. Ja. Auch nochmal. Und zwar halt auch kein Spaß mit schlechtem Gewissen, sondern auch Spaß mit, hier ist ein Film, der die richtige Botschaft hat. Ja. Hier ist ein Film, der fantastisch inszeniert ist, wo sich wirklich alle Beteiligten extrem Mühe gegeben haben. Und ein Film, der Freude macht und auch ein Film, der die Welt ein Stück besser macht. Weil, wie Greta Gerwig gesagt hat, das war als humanistischer Film geplant. Und das ist es dann auch irgendwie geworden, obwohl es um ein Spielzeug geht. Ja, total krass. Spielzeug. Unsere Top 3. Eine Top 3 Toy Stories? Toy Stories. Also, ich habe den Film Toy Story jetzt einmal ausgelassen, weil das mir zu obvious ist. Den sollten wir zumindest als Honorable Mention einmal in den Raum werfen. Es ist early Pixar, aber wirklich early. Also, wenn man sich heute den ersten Toy Story anschaut, stellt man fest, wow, krass, das haben wir in den 90ern abgefeiert als CGI. Gesagt, Mann, besser geht's nicht. Es ist schon ein bisschen, also beim ersten Toy Story merkt man schon, dass das so ein bisschen outdated ist. Ja, ich habe aber nicht mehr im Kopf, wie der eigentlich war. Und ich glaube, der ist ziemlich gut als Film. Die Toy Stories sind alle drei ziemlich gute Filme. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe die auch nicht in meiner Liste, aber um für die mal eine Lanze zu brechen, das sind wirklich starke Animationsfilme, die auch tendenziell besser werden. Also, der erste ist wahrscheinlich sogar der schwächste. Ah, okay. Und die schaffen es ganz gut, auch so erwachsenere Themen später aufzugreifen. Der erste hat halt einfach hatte einfach von diesem Novum gelebt. Hey, guckt mal, Computeranimation kann mittlerweile das da. Okay. Ich habe ein bisschen freier gestaltet, weil ich habe die ganzen Lego-Movies und so nicht gesehen. Und ich habe auch nicht so viele Filme gefunden, die ich gesehen habe und die ich gut fand. Das sind ja zwei wichtige Kriterien für diese Liste, die mit Spielzeugen irgendwie umgehen, die eine größere Rolle spielen, als nur einfach ein Spielzeug in der Szene zu sein. Das ist selten, dass ich sowas gut umgesetzt finde. Stimmt. Ich hab deswegen ein bisschen gecheatet und ich muss als erstes, ne? Ja. Ich habe auf Platz 3 Jumanji. Passt, auf jeden Fall. Es ist halt ein Videospiel. Ja. Aber es ist großartig. Du redest von dem neuen Jumanji oder von dem alten Jumanji? Von dem alten. Von dem alten. Das ist ja gar kein Videospiel. Das ist ein Brettspiel. Mehr. Ah, das war ein Brettspiel. Geil, ich habe alles richtig gemacht. Robin Williams, ja toll. Also es ist großartig. Ich finde es wirklich, wirklich toll. Die Idee allein finde ich toll. Absolut, aber weil wir gerade Pixar erwähnt haben, auch da guckt man auf die CGI und denkt so, ah, ja, so ein wirklich früher Vorreiter von CGI und macht auch einiges, was heute etwas merkwürdig aussieht. Aber die neueren sind auch gut. Die neueren sind gut. Wirklich? Überraschend gut. Überraschend gut, ja. Und ich bin überrascht, dass du die auch gesehen hast, weil ich habe ihn wirklich nur durch Zufall gesehen, weil ich habe gesehen, ah, okay, da macht The Rock mit Wrestler. Ja, genau. Aber muss ich nicht unbedingt sehen. Und dann habe ich ihn irgendwo, weil nichts Besseres lief oder so, geguckt. Echt? Also, ich habe ihn sehr deliberate gesehen. Ich habe wirklich mich hingesetzt und habe gesagt, oh, den muss ich unbedingt gucken. Und habe ihn mir angeschaut. Geil, interessant. Ja. Guter Film. Besser als man denkt, wenn man so den Titel hört und Absolut. Das Plakat sieht. Nur um das kurz zu erklären. Jumanji ist dieses Brettspiel, wie du gerade festgestellt hast. Nicht das Videospiel, was ich im Kopf hatte vom zweiten Teil. Aber sobald man das spielt, sobald man anfängt damit, wird man da reingezogen in dieses Spiel. Und dann sind wir plötzlich in dieser Welt dieses Spiels und du bist eine Spielfigur, die einen eigenen Körper bekommen hat. Also selbst wenn du als Kind da rangehst, bist du dann plötzlich ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau, Gender Switch inklusive, ne? Und dann musst du da Abenteuer erleben und da irgendwie wieder rauskommen aus diesem Spiel, wo man nicht ganz sicher ist, ob das Spiel dich umbringen will. Und das Ganze doch ein bisschen mehr hostile und mehr problematisch ist als jetzt nur Fun, Fun, Fun. Und ja, darin bewegt sich dieser toller Abenteuer-Fantasy-Film. Ja, total großartig. Mein Platz 3 ist aus den 80ern, 1985 von Roland Emmerich Joey. Eine ganz merkwürdige Mischung aus Fantasy, Grusel und Mystery-Film, den ich auch nur noch so vage in Erinnerung habe, wo ein 9-jähriges Kind mit einem Spielzeugtelefon mit seinem toten Vater telefoniert. Was? Und es ist so ein bisschen eine ganz, ganz abstruse Mischung aus E.T. mit Grusel-Elementen. Vielleicht muss ich den mal wieder gucken. Ich habe den nicht mehr so ganz in Erinnerung. Naja, gut, okay. Ich habe auf Platz 2 auch ein bisschen gecheatet jetzt. Time Bandits, weil dieses ganze Zimmer von dem Jungen ist voll von Spielzeug und von Büchern und von Zeug, was in diesem Film dann vorkommt. Was zum Leben erweckt quasi. Was quasi zum Leben erweckt wird, wenn wir davon ausgehen, dass es die Fantasie des Jungen ist, die in dem Film überhaupt visualisiert wird. Time Bandits handelt nämlich von diesem Jungen, der in diesem Zimmer lebt, das ich gerade beschrieben habe, der eines Nachts von kleinwüchsigen Banditen heimgesucht wird, der dann irgendwie mit denen auf eine Reise geht, auf eine fantastische Reise. Seine Eltern sind furchtbar schrecklich und man ahnt so ein bisschen, dass er auch in die Fantasiewelt sich reinstürzt, um aus diesem schrecklichen Zuhause flüchten zu können. Und am Ende explodieren die Eltern auch noch. Also es ist ein sehr fantastischer Film. Und er hat diesen napoleonischen Spielzeuge, deswegen reist er in Napoleons Zeit, also Ritterspielzeuge und landet im Mittelalter und so weiter. Ne? Also wir sehen, dass quasi der Film, was im Film passiert, wird schon so ein bisschen dadurch antizipiert, dass wir sein Kinderzimmer sehen mit den ganzen Spielsachen. Nehme ich. Ist nicht so doll gecheatet. Okay, gut. Ist in Ordnung. Lassen wir durchgehen. Mein Platz 2, ein ganz schöner Film aus dem Jahr 1995, der Indianer im Küchenschrank. Indian in the Cupboard. Ein kleiner Junge hat eine Indianer-Plastikfigur und die wird zum Leben erweckt. Und dann später auch noch ein Cowboy und der Indianer und der Cowboy bekämpfen sich dann auch. Ganz toller, ganz liebenswerter Film aus Kinderperspektive mit Kinderwünschen und Kinderträumen und hat das richtige Maß an Humor, Abenteuer und auch ein bisschen Drama. Auch ein bisschen, oh. Mein Platz 1 ist Mr. Magoriums Spielzeugladen. Ich glaube, dass er im Deutschen so heißt. Mit Dustin Hoffman und Natalie Portman. Und Mr. Magorium will seinen Spielzeugladen weitergeben an die nächste Generation, weil er sehr alt geworden ist und er wird dann irgendwann sich in Luft auflösen, sagt er. Der Spielzeugladen ist sehr magisch. Also die ganzen Spielzeuge bewegen sich von alleine, haben ein eigenes Leben und können in der Gegend rumfliegen und fahren und so weiter. Und jedes Mal, wenn das ein bisschen weiter fortschreitet, dass dem Mr. Magorium sagt, ich muss es jetzt weitergeben, ich muss es abgeben an jemanden anders, nämlich an Natalie Portman, die sich auch erst weigert, werden die Spielzeuge immer trauriger und verlieren mehr und mehr Magie. Oh. Und der wird immer grauer, der Laden. Oh und Gott. Das ist so traurig. Oh nein. Und dann muss Natalie Portman halt irgendwie die Kraft in sich finden, diesen Spielzeugladen mit Leben zu füllen und auch die Magie aufrechtzuerhalten und so weiter. Das klingt schön. Ein total süßer Film. Ich habe ihn sehr gemocht, als ich ihn das letzte Mal und vorher. Ich glaube, ihn zweimal gesehen. Das letzte Mal ist schon auch wieder 6 Jahre oder sowas her. Cool, interessant. Mein Platz 1 ist der Lego-Movie, der gar nicht so unähnlich wie Barbie, aber mit deutlich klarerem Zielpublikum Kinder, die Marke abfeiert, aber auch ein bisschen kritisch durchleuchtet, weil es wird so ein bisschen die große Frage aufgestellt, bauen wir nach Modell und nach Anleitung oder bauen wir kreativ? Okay. Wollen wir sammeln und wollen wir für die Ewigkeit erhalten? Oder wollen wir eine freie Welt, in der ganz verrückte Sachen passieren und Dinosaurier gegen Cowboys kämpfen und so weiter? Okay. Und Will Ferrell spielt mit. Will Ferrell spielt auch den Bösewicht so ein bisschen. Beziehungsweise voiced ihn, oder? Er spielt auch mit, man sieht ihn auch später. Man sieht ihn. Ich würde den Film auch, glaube ich, gerne irgendwann mal geben, weil es ist wirklich für mich so ein Beispiel. Er macht das nicht so, er macht diese Auseinandersetzung mit dem Spielzeug, macht er nicht ganz so elaboriert wie Barbie und nicht ganz so mit so viel Augenzwinkern und so viel Meta, aber es gibt die Meta-Ebene. Ja. Und es ist wirklich ein guter Kinderfilm mit interessantem Subtext. Okay. So. Dann lass uns doch zurückgehen in unseren Film. Ja. Das war unsere Top 3. Ich glaube, ich muss mit einer Anekdote zurückgehen in den Film. Oh, eine Anekdote, ja, bitte. Das ist toll. Die müssen ja alle sehr fit sein, ne? Also gerade bei Ryan Gosling sieht man es natürlich in den Bauchmuskeln. Und die haben da irgendwie echt viel auch Bonding gemacht. Die Männer sind gemeinsam alle ins gleiche Fitnessstudio gegangen und so. Und dann Greta Gerwig hat das alles so ein bisschen organisiert, dass die sich auch in den Rollen auch privat zusammenfinden und das irgendwie Bonding-Momente gibt. Und dann haben sie am Set irgendwann einen Planking-Wettbewerb veranstaltet. Ihr wisst hoffentlich, was Planking ist. Man geht auf die Oberarme und hinten auf die Zehen und muss das halten, wie so ein Brett. Muss einfach halten und die Bauchmuskeln werden arg beansprucht. Und wenn man richtig gut ist, dann schafft man eine Minute. Wenn man es erklärt, klingt es gar nicht so anstrengend. Aber wenn man einmal in dieser Position war, weiß man, was für eine Belastung das ist für den ganzen furchtbar. Körper. Mann. Und ich bin echt froh, wenn ich eine Minute schaffe. Ich bin, furchtbar. Und dann haben die diesen Wettbewerb gemacht und man denkt sich, ja gut, Ryan Gosling sieht schon so aus. Der wird das rocken, das Ding. Und er hat es auch gerockt, aber er hat eine Minute früher aufgeben müssen, eine ganze Minute früher aufgeben müssen als Margot Robbie. Girl Power! Es ist der Hammer, wie hat die über 3 Minuten ausgehalten? Wie krass ist das voll denn? Krass. Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Wirklich eine Minute länger als alle anderen ist schon wirklich hart. Ja. Vor allem als Ryan Gosling, der ja eigentlich nur aus Bauchmuskeln besteht. Ja, total krass. Aber der hat bestimmt auch so hintrainiert, dass man es nicht auf Kraft trainiert, sondern dass man es auf Aussehen trainiert. Und das ist normal dann wirklich eine andere Nummer, ne? Aber geile Anekdote. Absolut. Haben wir ein Fazit zu diesem Film? Was lernen wir aus diesem Film, Flor? Was will uns der Film, also nicht fürs, nein, falsche Frage. Aber was lernen wir, wenn wir davor sitzen? Feminismus ist Party und ist Spaß. Ja. Und Vogue sein ist Party und ist Spaß. Und Queer sein ist Party und ist Spaß. Und einfach, du kannst sehr bewusst für Ungerechtigkeiten durchs Leben gehen und trotzdem verdammt viel Spaß haben. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Mhm. Ich finde, die wichtigste Botschaft ist eigentlich das, was am Ende die große Rolle spielt. You are enough, ne? Sind wir. Wir müssen uns anstrengen, ne? Wir müssen uns schon entwickeln, aber wir sind so, wie wir sind, okay, Leute. Ja. Wir müssen unseren Selbstwert nicht an unserer Partnerin festmachen oder unserer Wunschpartnerin, wie bei Ken. Mhm. Wir müssen unseren Selbstwert nicht an irgendwelchen Berufen festmachen oder an dem, was du vielleicht gedacht hast, dass du Feminismus gelöst hast. Das ist nicht deine Identität. Die kannst du und darfst du in dir finden. Das ist nicht dein Beruf. Und das finde ich großartig. Und es ist toll, ein Mensch zu sein. Ja. Und es ist mit allem, was dazugehört. Ja. Und dann damit vielleicht sogar auch einfach in einem Film, der natürlich das Thema Frausein behandelt, eine viel universellere Botschaft, nämlich eine ganz allgemein humanistische Botschaft. Deswegen sage ich, das ist nicht nur der Satz, das ist ein Film für Frauen und für Männer, auch für Männer, sondern es ist ein Film für Männer. Und daneben der Satz, es ist ein Film für Frauen. Es ist einfach auf gleichem Level. Wir können alle was davon mitnehmen. Und ich finde, dass das in keinem Film bisher so in der Form gemacht wurde. Mattel, wir verzeihen euch deswegen sogar, dass ihr Sugar Daddy Ken und Grow Up Skipper auf den Markt gebracht habt. haben sie wirklich. Sugar Daddy. Why would they do that? War die Reaktion von Sascha und sie hat so recht. Sie haben wirklich, ja. Sie haben eine Skipper gemacht mit vergrößerten Brüsten. Oh, ja, die man größer machen konnte, ne? Wenn man da drauf. Ja, okay. Und einen Sugar Daddy kennen. Yeah. Wir wollen nicht weiter drüber reden. Nein. Greta Gerwig ist toll. Mattel hat alles richtig gemacht dabei. Auch, also ja. Ich meine, auch monetär gesehen. Sie haben auch wirtschaftlich, ja, haben sie vollkommen richtig gehandelt. Ja, ja. Ein Riesending und. Vielleicht um noch so eine Sache zu sagen, so, es gibt so eine ganz kleine Tragik darunter, dass dann ein halbes Jahr später ein Film rauskam, über den wir auch sehr viel geredet haben, ja, nämlich ja. Poor Things, wo dann sehr viel das Thema Feminismus und so auch in diesem Film nochmal diskutiert wurde und Barbie dabei, glaube ich, also zumindest wenn es um den feuilletonistischen Diskurs ging, so ein bisschen als der minderwertigere Film rausgekommen ist. Ja. Es gesagt wurde, dieser Film macht das mit mehr Wucht, mit mehr Dreck, mit mehr Bösartigkeit und Barbie ist dann doch im Vergleich dazu das harmlosere Werk und auch ein bisschen mehr Plastik. Ist so eine kleine feuilletonistische Tragik, aber ich glaube, der kann ganz gut wegstecken, weil er Milliarden verdient hat. Ja, aber ich glaube, dass er durchaus dann auch in der, jetzt bei den Oscars und so, leider verdrängt wurde. Von Nolan. Von Nolan aber auch dann, ja. Und was für ein Dreck, weil ich sag's gerne nochmal, ich hab's letzte Woche schon gesagt, Barbie wischt mit Oppenheimer den Boden auf. Ja, also ich würde die gerne voneinander trennen, die Filme. Barbie wischt mit Oppenheimer den Boden. Es ist der bessere Film, okay. Danke, okay. danke. Yeah. Okay. Und wohlgemerkt, Oppenheimer war ein guter Film. Oppenheimer war ein grandioser Film, richtig, richtig guter Film. Aber ich habe das Gefühl, es geht um was Relevanz betrifft. Dieser Film ist wahnsinnig relevant. Und aktuell. Und was Fun betrifft. Und was Fun betrifft, das stimmt absolut. Du hast natürlich recht. Das ist ein riesiger Partyfilm. Und ich wollte mir diesen blöden Pulli holen. Ich muss ihn mir noch holen, wo I'm Knuff draufsteht. Ich werde Mattel irgendwie Geld in den Rachen werfen, nur um diesen Pulli zu haben. Meine Güte. Okay, Mattel, ihr habt gewonnen. Johannes, danke, dass du diesen Film mit mir geschaut hast. Danke, Flo, dass du ihn geguckt hast. Oh Gott, danke, dass du ihn vorgeschlagen hast, dass wir Barbenheimer geschafft haben. Ja, Barbenheimer. Wollen wir noch was sagen dazu oder sagen wir einfach diesen ganzen mimetischen Kack, der ist sowieso ein Jahr alt, redet kein Mensch mehr drüber, schieben wir einfach zur Seite. Die Memes waren großartig. Die Memes waren wirklich geil, auf jeden Fall. Es war eine tolle Zeit. Und Fun Fact, nicht Fun Fact, Fun Story. Ich habe, als ich das Thumbnail für diese Episode entworfen habe, wollte ich ein bisschen Hilfe von ChatGPT. Oh. Ein OpenAI hat zu mir gesagt, ne, ich mach dir kein Bild mit Oppenheimer, der eine Barbie-Puppe in der Hand hält, während im Hintergrund eine Atomexplosion ist, weil das ist ein sensibles Thema und das könnte als unsensibel erachtet werden. Ja, okay. Und deswegen kriegt ihr einfach nur ein Barbie-Bild. Ich verstehe OpenAI an der Stelle so ein bisschen. Ja, das ist krass. Die haben da sehr, sehr harte sehr, sehr harte Filter drin im Moment noch. Ja. Aber genau, Barbenheimer war echt lustig. Die Memes waren ja, lustig. Und es gab beide Filme haben davon profitiert. Ja. Und ich glaube, alle mochten dieses Narrativ, dass das Kino zurück ist. So für ja, zumindest einen ja. Sommer lang. Genau. Das war schön. Es passiert ja auch selten genug, dass so zwei große Filme als Double Feature quasi gehandelt ja. werden. Und das ist eine Zeit, die eigentlich längst vorbei ist. Und dass das jetzt nochmal passiert ist, ist schon schön. Was so ein bisschen doof ist, dass sich dann ganz viele draufgestürzt haben, versucht haben, auch so ein Meme zu generieren und dass dann Saw und Paw Patrol zeitgleich veröffentlicht wurden unter dem Slogan Saw Patrol. Oh, es war einfach zu plump und ja. das kann man nicht wiederholen. Liebe Industrie, liebe Vermarkter, ihr könnt sowas nicht künstlich erzeugen. Sowas muss von unten kommen. Ja. Und es kam in dem Fall von unten. Ja, auch wenn ja, sie sich dann draufgestürzt haben. Volle Kanne. Es waren ja zwei konkurrierende Firmen und ja. die fanden das auch gar nicht lustig. Also eine fand das gar nicht lustig, dass die Veröffentlichungstermine so zusammenlagen. Und Nolan fand es nicht lustig. Und das ist halt Nolan. Und noch schlimmer, Nolan war ja vorher bei denen. Nolan war vorher bei Warner Bros. Und hat dann ja zum ersten Mal gewechselt für Oppenheimer. Mm. Und dann bringt Warner Bros. Als merkwürdiges Konkurrenzprodukt Barbie im selben Zeitraum raus. Oppenheimer war auch tatsächlich zuerst da. Wir haben irgendwann mal drüber geredet, wie sexistisch Nolan ist, weil er immer, wenn coole Frauenfilme da sind, seine Filme platziert, um die wegzuhaben. Diesmal war es umgekehrt. Warner Bros. Hat Barbie platziert und hat Oppenheimer damit weggespült. Um es nochmal zu sagen, Barbie wischt mit Oppenheimer den Boden auf. Und als Abschluss für diesen Film ein Zitat aus dem Film. Wenn Barbie, irgendeine dieser Barbies einen Preis bekommt, sagt man ihr, you earned that. Und sie sagt, thank you, I know. Super. Schöne Abschlussworte. Danke, Johannes. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche mit. Wartet, bleibt dran. Nach dem Jingle erfahren wir von Johannes, was er mir nächste Woche aufgibt. Bis dann. Ciao. Ciao. Jetzt habe ich gesagt, wenn ihr wissen wollt, was Johannes mir vorschlägt, bleibt dran. Jetzt schlägt mir Johannes gar nichts vor, sondern... Tja, es gibt einen Zuschauerwunsch. Es gibt viele Zuschauerwünsche auf unserer Liste. ZuschauerInnen, ZuhörerInnen. Oh mein Gott, warum sage ich ZuschauerInnen? Wir leben in einer so komplizierten Welt. Ja. Moni hat sich von uns das Leben der anderen gewünscht auf Spotify. Ja, ihr könnt auf Spotify super gerne kommentieren und Wünsche hinterlassen. Wir können leider nur nicht antworten, weil Spotify das nicht erlaubt. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns über Vorschläge wie diesen jetzt, das Leben der anderen aus dem Jahr 2006 von Florian Henkel von Donnersmarck. Was für ein Name. Großer Film. Wir haben es gerade nochmal kurz nachgeschlagen. Hat damals einen Oscar gewonnen als bester fremdsprachiger Film. Wir haben ihn beide schon gesehen. Ja. Und aber es ist lange her. Es ist sehr lange her und ich bin sehr gespannt, wie der gealtert ist. Ne? Ja, also ich meine, es ist ein Film über die DDR. Ich weiß nicht, wie viel er altern kann in der Form. Ob naja. Ich weiß nicht genau. Blick auf Geschichte verändert sich auch und ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Zumal ich in der DDR groß geworden bin und du nicht. Ich bin besser Wessi und den werde ich voll raushängen lassen nächste Woche. Danke für den Vorschlag, Moni. Wir freuen uns und wenn ihr mit uns diese Reise in die DDR antreten wollt, schaut euch den Film vorher an. Das lohnt sich immer, weil wir werden wie immer wie blöd spoilern und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.